Professor Bernhardi. Hörspiel nach der gleichnamigen Komödie von Arthur Schnitzler. Der Professor ist noch immer nicht da. Lang brauchen die halt. Das ist jetzt die dritte Sektion in 8 Tagen. Und morgen haben wir auch wieder eine. Glauben, Dr. Hochreitz-Beutner? Die Sepsis? Ja. Ist übrigens die Anzeige gemacht? Natürlich, Herr Doktor. Nachweisbar ist ja nichts gewesen. Es war sicher ein verbotener Eingriff. Ja, ja, Schwester, da draußen in der Welt kommen allerlei Sachen vor. Ah, das sind ja die Einladungen zu unserem Ball. Unter dem Protektorate der Fürstin Stixenstein. Na, werden Sie auch mitkommen auf unserem Ball, Schwester? Das wohl nicht, Herr Doktor. Ist Ihnen verboten zu tanzen? Nein, Herr Doktor, wir sind ja kein geistlicher Orden. Uns ist gar nichts verboten. So? Gar nichts? Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Assistent. Morgen, Dr. Bernhardi. Der Papa wird gleich da sein. Also schon aus unten, Herr Assistent. Was ist denn konstatiert worden, wenn man fragen darf? Von der Niere ist der Tumor ausgegangen und war ganz scharf umgrenzt. Also hätte man eigentlich noch operieren können? Ja, können. Wenn der Professor Ebenwald auch daran geglaubt hätte? Hätten wir die Sektion 8 Tage früher gehabt. Was Neues da drin? Mit der Sepsis geht's zu Ende. Naja, da war nichts zu machen. Ich habe ihr eine Kampferinjektion gegeben. Ja, die Kunst, das Leben zu verlängern, die verstehen wir aus dem FF. Morgen. Morgen, Professor Bernhardi. Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen, Herr Direktor? Danke, danke. Ich höre eben von Ihrem Sohn, dem Herrn Dr. Oskar, dass wir recht behalten haben. Ja, Herr Kollege, aber wir haben doch zugleich Unrecht behalten. Oder hospitieren Sie nicht mehr bei Professor Ebenwald? Ich, der Dr. Hochreitz-Beutner, hospitiert ja beinahe auf allen Abteilungen. Da müssen Sie viele Patriotismen auf Lager haben. Ja, ich verstehe nicht. Na, also, was gibt's denn Neues? Der Sepsis geht's recht schlecht. So lebt das arme Mädel noch? Was werden wir denn als Todesursache angeben? Na, Sepsis natürlich. Und Ursache der Sepsis? Weil es ja doch wahrscheinlich ein verbotener Eingriff war. Das konnten wir nicht nachweisen. Eine Verletzung war nicht zu konstatieren. Die Anzeige ist erstattet, damit ist für uns die Sache erledigt. Und für die arme Person dort drin war sie schon früher. Ah, da sind Sie, Herr Direktor. Tag, Herr Kollege. Professor Ebenwald? Haben, Herr Direktor, eine Minute Zeit für mich. Ja, ich bin bald fertig im Krankensaal. Wenn Sie sich vielleicht hier gedulden wollen, Herr Kollege. Bitte, bitte. Oskar, hast du dem Dr. Hochreitz-Beutner das Sektionsprotokoll schon gegeben? Ach ja, richtig. Sie sind vielleicht so gut, Herr Kollege, und tragen es gleich ein. Bitte. Kommst du, Oskar? Schwester Ludmila? Ich komme, ja, Herr Papa, Direktor. Entschuldige. Wollen Herr Professor Ebenwald nicht Platz nehmen? Oh, lassen Sie sich nicht stören, Hochreitz-Beutner. Na, wie geht's denn immer? Oh, danke bestens, Herr Professor. Wie es heute geht, ein paar Wochen vor der letzten Doktorprüfung. Na, es wird Ihnen schon nichts geschehen. Bei Ihrem Fleiß. Ja, praktisch fühle ich mich leidlich sicher. Aber die graue Theorie, Herr Professor. Ach so, ja. Ja. Das war auch nie meine starke Seite. Wenn es Sie beruhigt, bin seinerzeit in der Physiologie sogar durchgesaust. Sie sehen, es schadet der Karriere nicht besonders. Sektionsprotokoll. Jawohl, Herr Professor. Große Freude in Israel, was? Wie meinen, Herr Professor? Na, weil die Abteilung Bernhardi mit ihrer Diagnose triumphiert hat. Aber schreiben Sie nur weiter. Ja, richtig. Entschuldigen Sie, dass ich Sie noch einmal störe. Sie hospitieren doch natürlich auch auf der Abteilung Tugendvetter. Jawohl, Herr Professor. Ich möchte Sie nämlich im Vertrauen fragen. Wie trägt denn eigentlich der Dr. Wenger vor? Eigentlich ganz gut. So. Vielleicht etwas zu gelehrt, aber recht lebendig. Freilich. Aber ich darf mir vielleicht nicht erlauben, über einen künftigen Chef ein Urteil... Wieso künftigen Chef? Das ist noch gar nicht entschieden. Sind auch andere da. Na, reden Sie nur. Was haben Sie gegen den Dr. Wenger? Volkesstimme, Gottesstimme, hm? Also, gegen seinen Vortrag habe ich eigentlich weniger. Aber so seine ganze Art, wissen Herr Professor, so ein bisschen präponderant ist er halt in seinem Wesen. Ah, das, worauf Sie da anspielen, ist wahrscheinlich identisch mit dem, lieber Kollege, was mein Vetter im Parlament so zutreffend den Jargon der Seele genannt hat. Das ist sehr gut. Jargon der Seele. So, da bin ich, Herr Kollege. Es wirkt doch immer wieder erstaunlich. Da haben wir nämlich drin eine Sepsis liegen, 18-jähriges Mädel, vollkommen bei Bewusstsein. Möchte aufstehen, spazieren gehen, hält sich für ganz gesund und der Puls nicht mehr zu zählen. In einer Stunde kann es aus sein. Das sehen wir öfters. Soll ich hier vielleicht noch eine Kampferinjektion geben? Sie hätten sich die frühere auch schon ersparen können, Hochratsbrandner. Aber... Naja, vielleicht haben Sie die glücklichste Stunde des Lebens verschafft. Ich weiß, auch das war nicht Ihre Absicht. Ja, warum denn, Herr Direktor? Man ist ja am Ende kein Fleischhocker. Hat sie Verwandte, Schwester Ludmilla? Es ist in den 3 Tagen niemand da gewesen. Auch ihr Liebhaber nicht. Sie hat ihn nicht einmal genannt. Und sowas hat dann auch einmal Liebesglück geheißen. Also, ich stehe Ihnen gleich zur Verfügung, Herr Kollege Ebenwald. Bitte, bitte. Ich gehe jetzt hinüber, seine Hochwürden holen, Herr Hochreuzbeutner. Ja, gehen Sie nur. Und wenn Sie zu spät kommen, ist auch kein Malheur. Sie entschuldigen mich bitte, meine Herren. So, Herr Kollege Ebenwald. Also, die Sache ist nämlich die, Herr Direktor. Ich habe von Professor Hell aus Graz einen Brief bekommen. Er wäre geneigt, eine Wahl als Nachfolger von Tugendvetter anzunehmen. Ach, er wäre geneigt. Jawohl, Herr Direktor. Hat ihn wer gefragt? Ich war so frei. Ah. Als alter Freund und Studienkollege. Auch Professor Tugendvetter steht ja der Kandidatur von Hell mit einiger Sympathie gegenüber. Professor Tugendvetter tritt seine neue Stellung am städtischen Krankenhaus erst zu Beginn des Sommersemesters an. Und außerdem hat sein Assistent Dr. Wenger schon einige Male seine Eignung bewiesen. Ich möchte nicht verfehlen, in diesem Zusammenhang in meiner prinzipiellen Abneigung gegen Provisorien Morgen. Ausdruck zu... Servus, Bernhardi. Grüße Gott, Ebenwald. Ich habe dich schon oben gesucht, Bernhardi. So. Ich störe vielleicht, Kollege Tugendvetter. Aber gar keine Idee, keine Geheimnisse. Die Sache ist nämlich die. Seine Exzellenz, der Unterrichtsminister, hat bei mir angefragt, ob ich in der Lage wäre, die städtische Klinik unverzüglich zu übernehmen. Unverzüglich? So bald als möglich. Ich war nämlich gestern im Ministerium. Er lässt dich übrigens schön grüßen. Wer lässt mich grüßen? Flint. Wir haben viel über dich gesprochen. Er hält große Stücke auf dich. So. Er erinnert sich noch mit Vergnügen der Zeit, wo ihr zusammen bei Rappenweiler Assistenten wart. Was? Das ist eine Karriere. Der erste Fall seit Menschengedenken, wenigstens in Österreich, dass ein klinischer Professor Unterrichtsminister wird. Er war immer ein guter Politiker, dein neuester Freund Flint. Er interessiert sich sehr für unser Institut. Das ist mir nicht unbekannt. Er hat's doch einmal aus lauter Interesse ruinieren wollen. Das war nicht er. Das war das ganze Kollegium. Ich versichere dich, Bernhardi, er steht dem Elisabethinum mit der größten Sympathie gegenüber. Worauf wir ja zur Not heute schon verzichten könnten, Gott sei Dank. Stolz liebe ich den Spanier. Wie? Mein Lieber, was dich betrifft, wir werden dich natürlich nicht einen Tag länger halten, als du bleiben willst. Ich verspreche dir, die Angelegenheit kurzerhand zu erledigen. Glücklicherweise hast du einen sehr tüchtigen Assistenten, der bis auf Weiteres deine Abteilung in deinem Geiste weiterführen wird. Der kleine Wenger, ja. Ich war so frei, von einem an mich gelangten Brief des Professor Hell aus Graz Mitteilung zu machen. Mir hat er auch schon geschrieben. So. Du, Bernhardi, mit Hell würde euer Institut eine famose Akquisition machen. Da scheint er sich ja in Graz glänzend entwickelt zu haben. Solange er in Wien war, hat man ihn für einen recht unfähigen Patron gehalten. Wer? Du zum Beispiel. Seine wissenschaftlichen Leistungen Wenger waren... ist zu jung. Ich bin überzeugt, er selber denkt nicht daran. Da hätte er Unrecht. Seine letzte Serumarbeit machte allgemeines Aufsehen. Übrigens kann ich niemanden hindern, seine Kandidatur anzumelden. Weder Hell noch Wenger. Aber du wirst dich an der Abstimmung beteiligen. Das Schicksal deiner einstigen Abteilung und unseres Instituts wird dich hoffentlich noch so weit interessieren. Das will ich glauben. Das wäre nicht schlecht. Wir haben es doch gegründet, das Elisabethinum. Ja, ja, mein lieber Ebenwald. Bernhardi, ich und Cyprian. Es retten 3 Reiter zum Tor hinaus. Wie? Wie lange ist es jetzt her? 15 Jahre sind es, lieber Tugendvetter. Darf ich bitten, die Beratung über die definitive Neubesetzung in den allernächsten Tagen anzuberaumen? Ich bezweifle, dass das Elisabethinum als Vortragsschule für junge Dozenten gegründet worden ist. Wollen Sie alles Weitere getrost mir überlassen, Herr Kollege Ebenwald? Muss auf meine Abteilung. Habe die Ehre, meine Herren. Habe die Ehre. Ah, Dr. Adler, was führt Sie in das Bereich der Lebendigen? Ich wollte wegen Ihres Falles noch in der Krankengeschichte etwas nachsehen, Herr Direktor. Steht Ihnen alles zur Verfügung. Kommst du mit? Ja, ja. Herr Dozent? Servus, Herr Kollege. Ich möchte Sie bitten, ob ich nicht noch einen Blick in die Krankengeschichte machen könnte. Ja, bitte sehr, Herr Dozent. Danke sehr, lieber Dr. Hochreutz... Pointner. Hochreutz-Pointner. Einen Namen haben Sie? Na, vielleicht nicht schön. Aber prachtvoll. Man denkt gleich an Bergesgipfel, Gletschertouren. Aha, die ganze Zeit kein Albumen? Absolut nicht. Es ist täglich untersucht worden. Das stimmt nicht. Die letzten Tage ist Albumen aufgetreten. Sogar in beträchtlichen Mengen. Jawohl, in den letzten 3 Tagen allerdings, Dr. Pflugfelder. Aha, da steht es ja. Natürlich, es steht ja drin. Als Diagnostiker ist er wirklich ersten Ranges, euer Chef. Da kann man sagen, was man will. Was will man denn sagen? Wieso? Nun, weil Herr Dozent äußern, da kann man sagen, was man will. Was sind's denn so streng mit mir, Dr. Pflugfelder? Ich habe halt gemeint, dass eure Hauptstärke in der Diagnose liegt, nicht so sehr in der Therapie. Da experimentiert ihr doch verdammt viel herum, meiner unmaßgeblichen Ansicht nach. Wir fühlen uns verpflichtet, alles zu versuchen, Dr. Adler. Besonders, wo nichts zu verlieren ist. Das ist keineswegs Fantasterei oder gar Reklamebedürfnis, wie von mancher Seite behauptet wird. Und man sollte es dem Professor nicht übel nehmen. Wer nimmt's ihm denn übel? Ich gewiss nicht. Ich weiß, Herr Dozent, Sie nicht. Aber es gibt schon Leute. Es hat halt jeder seine Widersacher. Und Neider. Natürlich. Wer was arbeitet und was erreicht. Viel Feind, viel eher. Bernhardi kann sich ja wirklich nicht beklagen. Praxis in den höchsten Kreisen und in gewissen anderen, wo es glücklicherweise mehr trägt. Professor, Direktor des Elisabethinums. Na, wer soll's denn sein, wenn nicht er? Gewiss, gewiss. Ich bin der Letzte, der seine Verdienste verkleinern möchte. Und dass er so hochgekommen ist, gerade bei den heutigen Strömungen, naja, ich habe ja ein gewisses Recht, davon zu reden, da ich selbst aus meiner jüdischen Abstammung niemals ein Hehl gemacht habe, wenn ich auch mütterlicherseits aus einer alten Wiener Bürgerfamilie stamme. Habe sogar Gelegenheit gehabt, in meiner Studentenzeit für die andere Hälfte zu bluten. Ist bekannt, Herr Dozent, ist bekannt. Sie gleichen in allem immer mehr Ihren Herrn Papa, dem Professor Pflugfelder. Übrigens, es freut mich, dass auch Sie unserem Herrn Direktor in gebührender Weise Gerechtigkeit widerfahren lassen. Warum freut Sie das, Herr Dozent? Sie waren ja deutsch-nationaler Couleur-Student. Und Antisemit. Jawohl, Herr Dozent. Bin sogar noch immer im Allgemeinen. Nur bin ich seither auch Anti-Arier geworden. Ich finde, die Menschen sind im Allgemeinen eine recht mangelhafte Gesellschaft. Und ich halte mich an die wenigen Ausnahmen da und dort. Guten Morgen. Professor Cyprian? Aber die Ehre, meine Herren. Dr. Adler, ich habe Sie unten gesucht. Kann ich mich darauf verlassen, dass mir der Schädel von heute nicht wieder verschwindet, wie neulich der von dem Paralytiker? Aber selbstverständlich. Grüß dich Gott, Cyprian. Suchst du vielleicht mich? Ich habe eigentlich etwas mit Dr. Adler zu sprechen gehabt, aber es ist mir sehr angenehm, dass ich dich treffe. Ich wollte dich nämlich fragen, wann du etwa Zeit hättest, mit mir ins Unterrichtsministerium zu kommen. Was gibt's denn? Es gibt gar nichts Besonderes, aber ich glaube, wir sollten das Eisen schmieden, solange es warm ist. Dass ein Arzt, ein klinischer Professor, sich an leitender Stelle befindet, das ist eine Konstellation, die wir ausnützen müssen. Ich habe schon ein Memorandum skizziert. Was wir verlangen, ist vor allem eine staatliche Subvention, um nicht länger ausschließlich auf die etwas unwürdigen Privatsammlungen angewiesen zu sein. Ach, ihr seid in einer Weise vergesslich. Flint ist unser erbittertster Gegner. Aber ich bitte dich, das ist ja längst vorbei. Er steht dem Elisabethinum heute mit der größten Sympathie gegenüber. Hofrat Winkler hat es mir erst gestern wieder gesagt. Ganz spontan. Du, Papa, ich glaube, wenn du sie noch sprechen willst, entschuldige mich, lieber Cyprian, vielleicht geduldest du dich 5 Minuten. Bitte. Eine Sterbende, Herr Professor Cyprian. Eine Sepsis. Junges Mädel. Abortus. Morgen gehört's Ihnen, Herr Dr. Adler. Wie ich noch Assistent war bei Skoda, da haben wir einen Primarius im Spital gehabt. Nomina sunt odiosa. Guten Tag, meine Herren. Habe die Ehre, Hochwürden. Komme hoffentlich noch nicht zu spät. Nein, Hochwürden. Der Herr Professor ist gerade bei der Kranken. Darf ich mich vorstellen? Assistent Dr. Pflugfelder. Freut mich sehr. Die Hoffnung ist also noch nicht ganz aufgegeben. Doch, Hochwürden, es ist ein völlig hoffnungsloser Fall. Ich will vielleicht so lange warten, bis der Professor die Kranke verlassen hat. Setzen Sie sich doch, Hochwürden. Danke, danke. Kommen Sie nur, Schwester Ludmilla. Ach, Hochwürden. Wir lösen einander ab, Herr Professor. Ich finde die Kranke wohl noch bei Bewusstsein. Ja, man könnte sogar sagen, bei gesteigertem Bewusstsein. Es ist absolute Euphorie bei ihr eingetreten. Sie ist verloren, aber sie glaubt zu genesen. Wahrhaftig? Und es ist zu fürchten, dass ihr Erscheinen Hochwürden... Fürchten Sie nichts für Ihre Kranke, Herr Professor. Ich komme nicht, um ein Todesurteil auszusprechen. Natürlich, aber trotzdem... Man könnte die Kranke vielleicht vorbereiten. Schwester Ludmilla! Das würde ja die Sache nicht bessern. Hochwürden, die Kranke ist völlig ahnungslos. Und sie erwartet alles andere eher als diesen Besuch. Sie ist vielmehr in dem glücklichen Wahn befangen, dass in der nächsten Stunde jemand, der ihr nahesteht, erscheinen wird, um sie abzuholen und sie wieder mit sich zu nehmen ins Leben und ins Glück. Ich glaube, Hochwürden, es wäre kein gutes, fast möchte ich zu behaupten wagen, kein gottgefälliges Werk, wenn wir das Mädchen aus diesem letzten Traum erwecken wollten. Ist eine Möglichkeit vorhanden, Herr Professor, dass mein Erscheinen den Verlauf der Krankheit in ungünstiger Weise... Es wäre nicht unmöglich, dass das Ende beschleunigt wird. Vielleicht nur Minuten, aber immerhin... Nochmals. Ist Ihre Kranke noch zu retten? Bedeutet mein Erscheinen in diesem Sinn eine Gefahr? Dann wäre ich natürlich sofort bereit, mich zurückzuziehen. Sie ist rettungslos verloren. Darüber kann kein Zweifel sein. Dann, Herr Professor, sehe ich durchaus keinen Grund. Entschuldigen Sie, Hochwürden. Ich bin vorläufig hier noch in ärztlicher Funktion anwesend. Und zu meinen Pflichten gehört es, wenn nichts anderes mehr in meinen Kräften steht, meinen Kranken wenigstens so weit als möglich ein glückliches Sterben zu verschaffen. Aber Bernhardi... Ein glückliches Sterben. Es ist wahrscheinlich, Herr Professor, dass wir darunter verschiedene Dinge verstehen. Und nach dem, was mir die Schwester mitteilte, bedarf Ihre Kranke der Absolution dringender als manche andere. Sind wir nicht allzumal Sünder, Hochwürden? Das gehört wohl nicht hierher, Herr Professor. Sie können nicht wissen, ob nicht irgendwo in der Tiefe Ihrer Seele, die Gott allein sieht, gerade in diesen letzten Augenblicken, die ihr noch vergönnt sind, die Sehnsucht wach ist, durch eine letzte Beichte aller Sünden sich zu entlasten. Muss ich es nochmals wiederholen, Hochwürden? Die Kranke weiß nicht, dass sie verloren ist. Sie ist heiter, glücklich und reuelos. Eine umso schwerere Schuld nehme ich auf mich, wenn ich von dieser Schwelle wiche, ohne der Sterbenden die Tröstungen unserer heiligen Religion verabreicht zu haben. Von dieser Schuld, Hochwürden, wird sie Gott und jeder irdische Richter freisprechen. Herr Professor! Hochwürden, ich als Arzt darf Ihnen nicht gestatten, an das Bett dieser Kranken zu treten. Ich wurde hierher berufen! Nicht in meinem Auftrag, Hochwürden. Und ich kann nur wiederholen, dass ich Ihnen als Arzt, dem das Wohl seiner Kranken bis zur letzten Stunde anvertraut bleibt, das Überschreiten dieser Schwelle leider verbieten muss. Sie verbieten es mir? Jawohl, Hochwürden. Hochwürden. Sie waren bei dem Mädchen, Schwester Ludmilla? Es wird zu spät, Hochwürden. Sie haben der Kranken gesagt, dass seine Hochwürden da sind? Ja, Herr Direktor. So. Und antworten Sie mir ganz ruhig. Wie hat sich die Kranke dazu verhalten? Hat sie irgendetwas geäußert? Sprechen Sie. Nun? Sie hat gesagt... Nun? Sie ist halt ein bisschen erschrocken. Nun, so sprechen Sie doch. Was hat sie gesagt? Muss ich denn wirklich sterben? Herr Professor, es ist vorbei. Sie ist tot. Erschrecken Sie nicht, Hochwürden. Ihre Schuld ist es nicht. Sie wollten nur Ihre Pflicht erfüllen. Ich wollte es auch. Dass es mir nicht geglückt ist, tut mir leid genug. Nicht Sie, Herr Professor, sind es, der mir Absolution zu erteilen hat. Das arme Geschöpf da drin ist als Sünderin und ohne die Tröstung der Religion dahingegangen. Und das ist Ihre Schuld. Ich nehme sie auf mich. Es wird sich noch erweisen, Herr Professor, ob Sie das imstande sein werden. Ich empfehle mich, meine Herren. Es war nicht richtig. Wieso nicht richtig? Ja, nebstbei wird es ein Einzelfall bleiben. Du wirst an der Sache selbst nichts ändern. An der Sache? War auch nicht meine Absicht. Ich hielt es für unaufrichtig, Herr Direktor, wenn ich nicht schon in dieser Stunde loyal ausspreche, dass ich in dieser Angelegenheit formell nicht auf Ihrer Seite zu stehen vermag. Und es wäre illoyal, Herr Dr. Adler, wenn ich Ihnen nicht versicherte, dass ich mir das gleich hätte denken können. Meine Herren, auf Wiedersehen. Servus. Auf Wiedersehen. Papa. Na, mein Sohn, dir wird's ja hoffentlich in der Karriere nicht schaden. Aber Papa... Na, ich hab dich nicht beleidigen wollen. Herr Professor, ich hab geglaubt... Was haben Sie geglaubt? Na, wozu übrigens? Jetzt ist's ja vorüber. Es ist doch immer, Herr Direktor. Und der Herr Dr. Hochreutzpointner... Ja, ich hab's Sie natürlich nicht verboten, Herr Direktor. Selbstverständlich, Herr Dr. Hochreutzpointner. Sie hospitieren wahrscheinlich auch in der Kirche, was? Herr Direktor, wir leben in einem christlichen Staat. Ja. Der Herr verzeih Ihnen. Sie wissen verdammt gut, was Sie tun. Aber Kinder, was freut Ihnen denn ein, sich zu entschuldigen? Sie haben doch nur Ihre Pflicht getan. Aber was haben Sie denn? Jetzt fangen Sie doch gar zu weinen an. Dass wir nur nicht wieder einen Anfall kriegen. Aber der Herr Direktor war so böse. Na, und wenn er schon böse war, der Herr Direktor. Na, lang bleibt das ja nimmer. Das bricht ihm den Kragen. Dem Herrn Bernhardi. Guten Morgen, lieber Kollege. Ihr Papa ist verreist? Nicht verreist, Professor Filitz. Er ist nur in Baden, beim Prinzen Konstantin. Ach. Er wollte eigentlich schon zur Ordination zurück sein. Na, warten kann ich leider nicht mehr lange. Vielleicht sind Sie so freundlich und bestellen Ihrem Herrn Papa, was ja auch für Sie einiges Interesse haben dürfte, dass meine Frau heute von der Fürstin Stixenstein nicht empfangen wurde. So? Naja, die Fürstin war vielleicht nicht zu Hause. Meine Frau war für 1 Uhr hinbeschieden, lieber Kollege, in ihrer Eigenschaft als Präsidentin des Ehrenwahlkomitees. Ich glaube, diese Tatsache spricht Bände. Ja, natürlich. Ja? Guten Tag. Ach, Professor Löwenstein. Lassen Sie sich nicht stören. Oh, Filiz, Sie wollen schon gehen. Bleiben Sie noch einen Moment. Die Sache wird Sie interessieren. Da, Oskar, lesen Sie. Die Fürstin Stixenstein hat das Protektorat über den Ball niedergelegt. Ohne jede Angabe von Gründen? Das hielt sie nicht für nötig. Besonders, wenn die Gründe für jedermann so klar auf der Hand liegen. Ist denn diese Geschichte schon so publik geworden? Innerhalb von 8 Tagen? Wie man mir die Szene rapportiert hat, sagte ich sofort, das ist ein Fressen für gewisse Leute. Das wird aufgebauscht werden. Entschuldigen Sie, lieber Dr. Löwenstein. Hier braucht nichts aufgebauscht zu werden. Aber ich ziehe es vor, meine Ansicht hierüber meinem Freunde Bernhardi persönlich vorzutragen. Ich brauche wohl nicht erst zu bemerken, Herr Professor, dass ich in dieser ganzen Angelegenheit durchaus auf der Seite meines Vaters stehe. Natürlich. Das ist nur Ihre Pflicht. Es ist auch meine Überzeugung, Herr Professor. Ebenso wie die meine. Und ich erkläre ausdrücklich, dass nur böser Wille versuchen kann, aus einem vollständig unschuldigen Vorfall so irgendetwas wie eine Affäre zu machen. Und um ganz deutlich zu sein, dass kein Mensch den Versuch machen würde, wenn Bernhardi nicht zufällig ein Jude wäre. Aha. Da seid ihr ja glücklich wieder bei eurer fixen Idee. Bin ich etwa auch ein Antisemit? Ich, der immer mindestens einen jüdischen Assistenten hat? Gegenüber anständigen Juden gibt es keinen Antisemitismus. So, ich behaupte gerade... Wenn ein Christ sich so benommen hätte wie Bernhardi, wäre gleichfalls eine Affäre daraus geworden. Das wissen Sie sehr gut, lieber Löwenstein. Leute wie Sie tragen in ihrer lächerlichen Antisemitenriecherei die Hauptschuld an der bedauerlichen Verschärfung der Gegensätze. Und es stünde 100-mal besser, wenn... Na, meine Herren, was gibt's denn? Sind wir abgebrannt? Oder hat uns jemand 1 Million geschenkt? Die Fürstin hat das Protektorat über unseren Ball niedergelegt. So wird man eben eine andere Patronesse suchen. Oder legst du vielleicht auch deine Präsidentschaft nieder, mein Sohn? Aber Papa... Lieber Bernhardi, dein Sohn hat eben feierlich erklärt, dass er vollkommen auf deiner Seite stehe. Na, selbstverständlich. Aber was ist mit dir, Filiz? Du machst dir wirklich ein Gesicht, als wenn wir abgebrannt wären. Ich werde mich jetzt empfehlen, Papa. Gut, Oskar. Um 6 haben wir nämlich eine Sitzung des Ballkomitees. Guten Tag, Herr Professor. Guten Tag, Herr Dozent. Guten Tag, lieber Kollege. Ich kam her, um dir mitzuteilen, dass meine Frau heute Mittag von der Fürstin Stixenstein nicht empfangen wurde. Nun? Nicht empfangen wurde. Die Fürstin hat nicht nur ihr Protektorat niedergelegt. Sie hat auch meine Frau nicht vorgelassen. Wirklich? Deswegen kommst du zu mir? Na, was spielst du denn den Unschuldigen, mein lieber Bernhardi? Ich komme soeben vom Prinzen Konstantin, der natürlich von der ganzen Geschichte auch schon gehört hat, und der ganz anders hierüber zu denken scheint, als ihre Durchlaucht, die Fürstin Stixenstein. Ich bitte dich, Bernhardi, komm mir doch nicht mit dem Prinzen Konstantin. Für den ist das Liberalsein ein Sport. Und was mich anbelangt, so ist mir die Ansicht des Prinzen Konstantin in dieser Angelegenheit vollkommen gleichgültig. Kurz und gut, ich bin da, um dich zu fragen, was du zu tun gedenkst, um meiner Frau Genugtuung für den ihr angetanen Affront zu verschaffen. Ach, du meinst doch wohl nicht im Ernst. Guten Abend, meine Herren. Cyprian. Servus, Cyprian. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich so ohne weiteres... Aber ich kann mir ja denken, du kommst am Ende auch, weil die Fürstin Stixenstein das Protektorat über unserem Ball niedergelegt. Die Ballsache steht erst in 2. Linie. Ich habe leider keine Zeit mehr. Du wirst mich entschuldigen, Cyprian. Ich wiederhole nur noch einmal meine Frage an dich, Bernhardi. Sag deiner verehrten Gemahlin, lieber Filiz, ich hielt sie für zu klug, um annehmen zu dürfen, sie kränke sich nur eine Sekunde ernstlich darüber, dass ihr der Salon einer Durchlauchtigsten ganz verschlossen blieb. Diese Art der Beantwortung überhebt mich ja allerdings alles Weiteren. Ich habe die Ehre, meine Herren. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Das hättest du nicht sagen sollen, Bernhardi. Warum hätte er nicht sollen? Na, ganz abgesehen davon, dass man gewisse Leute nicht überflüssigerweise reizen soll, er ist im Unrecht. Die Fürstin ist alles eher als eine Gans. Sie ist sogar eine sehr kluge Person. Klug? Babette Stickstein? Beschränkt, kleinlich und bigott ist sie. Es gibt Dinge, über die die Fürstin nicht einmal nachdenken darf. Sonst wäre sie gerade so eine Entartete wie du, wenn du nicht über diese Dinge nachdächtest. Wir müssen diese Leute verstehen. Im Übrigen ist das ja nur der Anfang. Das Kuratorium wird wahrscheinlich in corpore demissionieren. Und wenn wir kein Geld mehr kriegen, so können wir einfach zusperren. Und das alles sollte passieren, weil ich meine Pflicht als Arzt erfüllt habe? Es ist ungeheuerlich, ungeheuerlich. Aber bisher hat es nicht demissioniert. Und es wird sich möglicherweise ein Modus finden lassen, um diese immerhin etwas peinliche Sache zu verhindern. Ein Modus? Auch der Hofrat Winkler, wie du nicht leugnen wirst, ein sehr kluger, aufgeklärter und dir wahrhaft wohlgesinnter Mensch, ist der Ansicht, dass du dir nicht das Geringste damit vergebest, Bernhardi, wenn du in einer angemessenen Form... Er soll sich entschuldigen? Wer redet denn von Entschuldigung? Er soll ja nicht Buße tun im härenen Gewand an der Kirchentür. Es wird vollkommen genügen, wenn du dein Bedauern aussprichst. Ich habe nichts zu bedauern. Im Gegenteil. Aber du kannst doch erklären, ohne dir damit das Geringste zu vergeben, dass es dir ferne lag, irgendwelche religiöse Gefühle zu verletzen. Das hast du doch wirklich nicht tun wollen. Das wissen doch die Leute. Du redest ihm, als wenn du es ausschließlich mit ehrlichen Leuten zu tun hättest. Natürlich wissen es die Leute. Und die, die dir einen Strick aus der Sache drehen wollen, wissen es am allerbesten. Aber trotzdem sehe ich voraus, dass man versuchen wird, dich als einen bewussten Religionsstörer hinzustellen und dir aufbringen wird, du habest ein heiliges Sakrament verhöhnt. Ach, Bernhardi, du hast Besseres zu tun, als deine Kraft in einem unfruchtbaren und etwas lächerlichen Kampf aufzureiben. Du bist Arzt und ein gerettetes Menschenleben ist mehr wert als ein hochgehaltenes Banner. Redensarten. Also, wir müssen ja heute jedenfalls noch einmal zusammenkommen. Schon wegen der Neubesetzung der tugendväterischen Abteilung. Wenn's euch recht ist, wollen wir uns um 9:30 treffen. Und bei dieser Gelegenheit können wir noch einmal ein Wort über die Form dieser sogenannten Erklärung... Bernhardi! Ich habe nämlich wirklich gar keine Lust, den Helden um jeden Preis zu spielen. Dass ich im Ernstfalle der Mann bin, durchzusetzen, was ich will, das habe ich ja schon etliche Male bewiesen. Und so wird sich vielleicht wirklich eine Form finden lassen. Du findest gewiss das Richtige so in deiner Art. Leicht ironisch, wenn du willst, aber eben nur leicht. Also auf Wiedersehen um 9:30. Und du bringst ein Konzept mit. Ja, das auch deine religiösen Gefühle nicht beleidigen wird, Löwenstein. Das habe ich gern. Servus, Bernhardi. Servus, servus. Rein. Guten Abend. Ach, guten Abend, Herr Kollege Ebenwald. Was verschafft mir das Vergnügen? Wenn es Ihnen recht ist, Herr Direktor, so möchte ich ohne weitere Einleitung gleich in medias res... Selbstverständlich, bitte. Ich halte es nämlich für meine Pflicht, Herr Direktor, Ihnen mitzuteilen, dass sich etwas gegen Sie, respektive gegen unser Institut, vorbereitet. Wie ich aus parlamentarischen Kreisen erfahre, soll demnächst eine Interpellation in einer gewissen, Ihnen nicht unbekannten Angelegenheit eingebracht werden. Ah. Es wäre empfehlenswert, über einen Modus nachzudenken, durch welchen diese Interpellation verhindert werden könnte. Das stelle ich mir allerdings nicht so einfach vor. Denn die betreffenden Herren werden doch jedenfalls aus Überzeugung interpellieren, im Namen der von mir beleidigten Religion. Und was in aller Welt könnte gesinnungstüchtige Männer veranlassen, von einem als gerecht und notwendig empfundenen Vorsatz wieder abzustehen? Was diese Leute veranlassen könnte, wieder abzustehen? Nun, wenn Sie zum Beispiel die Überzeugung gewinnen, dass nicht etwa eine gewisse Neigung vorhanden ist, Atopri einen, na, wie soll ich sagen, antikatholischen Standpunkt zu betonen. Muss das diesen Leuten wirklich erst gesagt werden? Nein, gesagt nicht, denn gesagt ist ja leicht was. Man müsste es beweisen. Ach, das fängt ja an, interessant zu werden. Und wie stellen Sie sich denn einen solchen Beweis vor, Herr Kollege? Wenn man sich etwa einem konkreten Fall gegenüber befände, aus dem die von mir angedeutete Folgerung gewissermaßen unzweideutig resultieren würde. Der Fall liegt schon vor. Wieso? Morgen, Herr Direktor, soll über die Neubesetzung der tugendfetterschen Abteilung entschieden werden. Ach. Jawohl. Es stehen zwei Kandidaten gegenüber. Einer, der die Stelle verdient und einer, der sie nicht verdient. Ich weiß keinen anderen Unterschied, der in Betracht käme. Was die Persönlichkeit Dr. Wengers anbelangt, so erfreut sich sein präponderantes und auch nicht sonst sehr angenehmes Wesen, selbst bei seinen Freunden, nur geringer Sympathie. Diese Diskussion erscheint mir gegenstandslos. Nicht ich habe zu entscheiden, sondern das Plenum. Aber bei Stimmengleichheit, Herr Direktor, entscheiden Sie. Herr Professor, es ist immer meine Gewohnheit gewesen, den Leuten ins Gesicht zu sagen, was ich denke. Und so sage ich Ihnen, dass Sie nur darum für Hell agitieren, weil er kein Jude ist. Mit demselben Recht könnte ich Ihnen erwidern, Herr Direktor, dass Ihre Stellungnahme für Wenger... Sie vergessen, dass ich vor 3 Jahren für Sie gestimmt habe, Herr Professor Ebenwald. Aber mit einiger Selbstüberwindung, nicht wahr? Und so würde es mir auch mit dem Wenger gehen, Herr Direktor. Und darum tue ich's nicht. Sowas bereut man immer. Wenn Sie bedenken, Herr Direktor, dass durch eine Stellungnahme Ihrerseits für Dr. Hell möglicherweise alle die unbequemen Folgen vermieden würden, die durch jene andere Affäre... Naja, eine Garantie kann ich natürlich nicht übernehmen, denn es ist ja nur ein Einfall von mir. Ah. Selbstverständlich. Aber es wäre jedenfalls der Mühe wert, Herr Direktor, wenn Sie sich die Sache einmal sine ira et studio überlegten. Wir können ja morgen vor der Sitzung noch einmal darüber sprechen. Das dürfte überflüssig sein. Wie Sie meinen, Herr Direktor. Aber wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf, Sie sollten nicht durch einen falschen Stolz... Es bleibt ja natürlich alles unter uns. Ich habe keinerlei Anlass, Sie um Ihre Diskretion zu ersuchen, Herr Professor. Sagen Sie den Herren, die Sie hergeschickt haben, dass ich auf Geschäfte solcher Art nicht eingehe. Pardon, es hat mich niemand hergeschickt. Bestellungen entgegenzunehmen bin ich also nicht in der Lage. Mein Besuch bei Ihnen, Herr Direktor, war ein durchaus inoffizieller. Das bitte festzuhalten. Sie haben die dargebotene Freundeshand verschmäht. Und Sie gehen als Feind. Mir lieber. Es ist die ehrlichere Rolle. Nach Belieben, Herr Direktor. Ich habe die Ehre. Guten Abend. Oh, Exzellenz. Ich habe die Ehre. Grüß Gott, Herr Professor. Ah, Exzellenz. Wir haben uns lange nicht gesehen, Bernhardi. Doch, doch, erst neulich. In der Gesellschaft der Ärzte. Ja, ja, ich meine, so privat. Ja, ja, das war ich. Willst du nicht Platz nehmen? Danke, danke. Es wundert dich, mich bei dir zu sehen. Ich bin angenehm überrascht und will die Gelegenheit nicht versäumen, dir zu deiner neuen Würde des Unterrichtsministers Glück zu wünschen. Würde? Du weißt wohl, dass ich nicht beabsichtige, mein Portefeuille als Ruhekissen zu benutzen, sondern dass ich entschlossen bin zur Durchführung von allerlei Reformen, die mir, wie du dich vielleicht erinnern kannst, von Jugend auf am Herzen liegen. Reformen auf dem Gebiete des medizinischen Unterrichts, der sozialen Hygiene, der allgemeinen Volksbildung und so weiter und so weiter. Was ich zur Durchführung meiner Pläne brauche, sind nicht Beamte, sondern Menschen. Und ich komme dich fragen, lieber Bernhardi, ob ich auf dich rechnen kann. Du wirst vielleicht die Güte haben, dich etwas präziser zu fassen. Auf welchem Gebiete brauchst du meine Mitwirkung? Auf dem des medizinischen Unterrichts, der sozialen Hygiene, der Volksbildung oder habe ich noch etwas vergessen? Noch immer der Alte. Aber gerade darum gestatte ich mir, auf dich besondere Hoffnungen zu setzen. Es liegt ja vielleicht noch manches zwischen uns, obwohl ich wirklich nicht recht weiß. Ich will es dir sagen, Flint. Die Freundschaft einer Jugend und was dann daraus wurde. Aber was wurde denn daraus, Bernhardi? Man kam eben ein wenig auseinander mit der Zeit. Das lag in den Verhältnissen, vielleicht selbst ein wenig in den Gesetzen unserer inneren Entwicklung. Ganz meine Ansicht. Solltest du nachträglich sein, Bernhardi? Ich habe nur ein gutes Gedächtnis, Flint. Mit welchen Waffen habt ihr uns damals bekämpft? Du und die anderen Ordinarii. Mit welchen Mitteln habt ihr versucht, unser junges Unternehmen zu untergraben? Wir gründen unser Institut, um den praktischen Ärzten das Geld abzujagen. Wir verseuchen die Stadt. Wir wollen eine zweite medizinische Fakultät gründen. Mein lieber Bernhardi, alle diese Vorwürfe wären in gewissem Sinne auch heute aufrechtzuerhalten, wenn nicht das Gute, das ihr auf wissenschaftlichem und humanitärem Gebiete leistet, die wenige positiven Seiten eures Unternehmens längst wettgemacht hätten. Das haben wir eingesehen, ich vor allem, lieber Bernhardi. Und aus diesem Grund, nur aus diesem Grund, haben wir unsere Haltung gegen euch geändert. Wenn ich irgendetwas behaupten kann, so ist es, dass ich niemals, auch nur im Kleinsten, gegen meine Überzeugung gesprochen oder gehandelt habe. Mir ist ein Fall bekannt, in dem du ganz erweislichermaßen gegen deine Überzeugung gehandelt hast. Da muss ich aber doch... Und dass du so gehandelt hast, das hatte sogar damals den Tod eines Menschen zur Folge. Das ist doch aber etwas stark. Nun muss ich aber darauf bestehen. Bitte, bitte. Wir waren damals Assistenten bei Rappenweiler. Da lag ein junger Mensch auf der Klinik. Ich sehe noch vor mir. Ich weiß sogar noch seinen Namen. Engelbert Wagner. Bei dem unser Chef und übrigens wir alle eine falsche Diagnose gestellt hatten. Als es zur Sektion kam, da stellte sich heraus, dass der Kranke durch eine andere Behandlung zu retten gewesen wäre. Und wie wir da unten standen und die Sache klar wurde, da hast du mir zugeflüstert, ich hab's ja gewusst. Erinnerst du dich? Du hattest gewusst, was dem Kranken fehlt. Du hattest die richtige Diagnose gestellt. Als Einziger? Ja, als Einziger. Hast es aber sorgfältig vermieden, bei Lebzeiten des Kranken etwas davon verlauten zu lassen. Und warum du es vermieden hast, das ist eine Frage, die du dir selbst beantworten magst. Aus Überzeugung dürfte es wohl nicht gewesen sein. Donnerwetter, du hast ein gutes Gedächtnis. Das sei dir ohne weiteres zugestanden. Aber ich hatte nur deshalb geschwiegen, um Rappenweilers Empfindlichkeit nicht zu verletzen, der es nicht gerne sah, wenn seine Assistenten klüger waren als er. Und so machst du mir vielleicht ganz mit Recht den Vorwurf, dass ich ein menschliches Leben hingeopfert habe. Nur in den Gründen, in den tieferen Gründen, die du mir unterschiebst, bist du im Irrtum. Dieses eine Opfer, Bernhardi, musste fallen. Zugunsten von hunderten anderer Menschenleben, die später sich meiner ärztlichen Kunst anvertrauen sollten. Ich konnte damals Rappenweilers Protektion noch nicht völlig entbehren. Und die Professur in Prag stand in nächster Aussicht. Du glaubst, dass dich Rappenweiler fallen gelassen hätte, wenn du... Es ist sehr wahrscheinlich. Und mir lag daran, schnell vorwärts zu kommen, um für meine Begabung, die auch du nicht leugnen wirst, den nötigen Spielraum zu gewinnen. Ja, du bist vielleicht Bernhardi und mehr als ich das, was man einen anständigen Menschen nennt. Sentimentaler bist du in jedem Fall. Aber ob du imstande wärst, für das Wohl eines großen Ganzen mehr zu leisten als ich, na, das erscheint mir sehr fraglich. Was dir fehlt, Bernhardi, das ist der Blick fürs Wesentliche. Wenn ich den Ton deiner Worte recht deute, hast du jetzt offenbar etwas ganz Bestimmtes im Auge. Ja. Die Angelegenheit, an die ich jetzt denke, dürfte, wie ich mit einiger Sicherheit voraussetze, weitere Kreise ziehen. Bernhardi, du hast in deinem Auftreten gegenüber seiner Hochwürden eine Kleinigkeit vergessen, nämlich... dass wir in einem christlichen Staate leben. Ich weiß nicht, was es da zu lächeln gibt. Du wirst dich wieder einmal über mein gutes Gedächtnis wundern. Ich erinnere mich eines Artikels, den du als junger Mensch schreiben wolltest. Er sollte den Titel führen Gotteshäuser, Krankenhäuser. Hm. Und du wolltest dahin wirken, dass man statt der vielen Kirchen lieber mehr Spitäler baue. Ach Gott, also einer von den vielen Artikeln, die ich schreiben wollte und nicht geschrieben habe. Und nie schreiben wirst. Den gewiss nicht. Heute weiß ich, dass sie sehr gut nebeneinander bestehen können, die Gotteshäuser und die Krankenhäuser. Und dass in den Gotteshäusern manches Leid geheilt wird, dem wir in den Spitälern, lieber Bernhardi, vorläufig machtlos gegenüberstehen. Aber wir wollen uns nicht in politische Diskussionen verlieren, nicht wahr? Umso weniger, als ich dir auf dieses Gebiet kaum folgen könnte. Ja, das dürfte vielleicht stimmen. Also beschränken wir uns lieber auf den speziellen Fall. Ja, tun wir das. Ich bin sehr neugierig, was für einen Vorschlag mir seine Exzellenz, der Minister für Kultus und Unterricht, zu überbringen hat. Mein lieber Freund, ich habe keinen bestimmten Vorschlag. Ich kann dir nur nicht verhehlen, dass die Stimmung gegen dich überall eine höchst ungünstige ist. Und ich es um deinet und um eures Institutes willen von Herzen wünschte, dass man die ganze Affäre, soweit es noch möglich ist, aus der Welt schaffen könnte. Das wünschte auch ich. Ich hätte nämlich viel Wichtigeres zu tun, als mich mit dieser Sache noch lange zu beschäftigen. Ja, sprichst du im Ernst? Wie kannst du daran zweifeln? Ich kann dir sogar sagen, dass ich vor kaum einer Stunde mit Cyprian und Löwenstein über eine Erklärung beraten habe, mit der sich die angeblich beleidigten Faktoren sicher zufrieden geben würden. Das wäre ja ausgezeichnet. Ja, aber ich fürchte, unter den gegenwärtigen Umständen kämen wir damit nicht ganz aus. Wieso? Wenn du vielleicht durch einen persönlichen Besuch bei seiner Hochwürden, da du nun doch einmal, sagen wir, die Unvorsichtigkeit begangen hast, seine Hochwürden gewissermaßen mit Gewalt zu verhindern. Mit Gewalt? Das ist natürlich ein zu starkes Wort. Aber immerhin, du hast ihn doch von der Türe, so wird wenigstens erzählt. Was wird erzählt? Einigermaßen heftig weggedrängt. Das ist eine Lüge. Also, du hast ihn nicht fortgestoßen? Ich habe ihn kaum berührt. Wer von Anwendung einer Gewalt spricht, ist ein bewusster Lügner. Ich weiß ja, wer die Leute sind. Jetzt werde ich selbst... Aber Ruhe, Ruhe, Bernhardi. Offiziell liegt ja nicht das Geringste vor. Also kurz und gut, du möchtest um meinetwillen, dass ich dir eine Interpellation im Parlament erspare. Allerdings. Vor einer halben Stunde hatte ich es in der Hand, die Gefahr dieser Interpellation von meinem und deinem Haupte abzuwenden. Du hattest... Ja, auf die einfachste Art. Die Abteilung Tugendwetter ist bei uns neu zu besetzen, wie du weißt. Morgen haben wir eine Sitzung. Wenn ich mich verpflichtet hätte, im Falle von Stimmengleichheit nicht für Wenger, sondern für Hell zu stimmen, wäre alles in Ordnung. Verpflichtet? Wieso? Wem gegenüber? Ebenwald war bei mir. Er hat mir diesen Antrag überbracht. Unser Kollege Ebenwald ist sehr befreundet mit seinem Vetter, dem Abgeordneten Ebenwald. Der ist ein Führer der Klerikalen und wenn der nicht will, würde die Interpellation gewiss unterbleiben. Also ich glaube schon, dass unser Kollege Ebenwald in diesem Falle sozusagen ehrlich vorgegangen ist. Nun, wie hast du dich seinem Antrag gegenüber verhalten? Flint. Nun ja, du hältst Wenger wohl für den bedeutenderen Dermatologen. Du doch auch. Du weißt so gut wie ich, dass Hell eine Null ist. Und selbst wenn die beiden gleichberechtigt wären, so hätte es mir Ebenwald doch einfach durch sein Ansinnen unmöglich gemacht, für einen anderen als für Wenger zu stimmen. Ja, ja. Sehr schlau hat das Ebenwald allerdings nicht angestellt. Nicht schlau? Und das ist alles, was du zu sagen hast? Ich finde dich etwas mild, mein lieber Flint. Mein guter Bernhardi, die Politik... Was geht mich denn die Politik an? Sie geht uns alle an. Und du meinst, weil derartige Infamien alle Tage vorkommen in eurer sogenannten Politik, soll ich diese neueste lächelnd als selbstverständlich hinnehmen und diesen Handel in Erwägung ziehen? Sag einmal, Bernhardi, wärst du imstande, es schriftlich niederzulegen? Ich meine, ob du mir einen Brief schreiben könntest, der diese ganze Angelegenheit kurz und schlagend darstellt, damit ich erforderlichenfalls... Erforderlichenfalls? Ja, schon aus meinen ersten Worten würden Sie merken, aus meinem Tonfall, dass da noch etwas im Hinterhalt ist. Denn ich habe Sie, Bernhardi. Sobald ich zu reden anfange, habe ich sie alle. Gerade so, wie ich meine Hörer auf der Klinik gehabt habe, gerade so habe ich die Herren im Parlament. Ja, und auf die Gefahr hin, dass du es für Eitelkeit hältst, Bernhardi, ich fange beinahe an zu wünschen, dass die Kerle interpellieren. Flint? Ich sehe nämlich in diesem Einzelfall ein Symbol für unsere ganzen politischen Zustände. Ist's wohl auch. Und darum meine ich, man könnte bei dieser Gelegenheit ins Allgemeine gehen. Aha. Gotteshäuser, Krankenhäuser. Du lächelst. Mir ist es leider nicht gegeben, solche Dinge leicht zu nehmen. Ja, mein lieber Flint, nach all dem, was du jetzt gesagt hast, müsste man ja beinahe den Eindruck haben, dass du geneigt wärst, in der Angelegenheit auf meiner Seite zu stehen. Und da gehört wohl nicht viel Scharfsinn dazu. Ja, bist du denn auch ganz überzeugt, dass diese unbeträchtliche Affäre den Einsatz wert ist? Diese unbeträchtliche Affäre, aber mein lieber Bernhardi, ja, merkst du denn noch immer nicht, dass es sich im gewissen Sinne hier um den ewigen Kampf zwischen Licht und Dunkel... Aber das klingt nach Phrase. Flint, du weißt, wo das Recht ist in diesem Fall. Und ich lehne es von vornherein ab, dich etwa zu bewundern dafür, dass du im Ernstfall deine Pflicht tun wirst. Das sollst du auch nicht, Bernhardi. Ich habe einen Menschen gesucht. Ich habe ihn gefunden. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Flint. Ich danke dir. Oh, auch das darfst du niemals tun. Unsere Sympathie soll auf festerem Grunde ruhen. Nun, wir werden ja sehen. Dr. Wenger, womit dieser als Chef der Abteilung für Dermatologie und Syphilis gewählt erscheint. Servus, Hochholzpartner. Herr Dozent Schreimann? Na, ausgeschlafen vom Ball? Ich habe mich gar nicht niedergelegt, Herr Dozent. Bis 7 Uhr habe ich getanzt. Um 8 war ich schon auf der internen Abteilung, um 10 auf der chirurgischen, um 12 Hören Sie schon auf, ich weiß ja, dass Sie überall sind. Und jetzt haben Sie das Protokoll von der letzten Sitzung ins Reine geschrieben. Bin leider nicht früher dazugekommen, Herr Dozent. Macht nix, macht nix. Abstimmung. 4 Stimmen für den außerordentlichen Professor an der Grazer Universität Hell. 4 für den Dr. S. Wenger. Samuel. Das wird aber doch nicht ausgeschrieben. Möcht wissen, warum? Mein Großvater zum Beispiel hat Samuel geheißen und sich immer ausgeschrieben. Und ich heiße Siegfried und schreibe mich auch immer aus. Jawohl, Herr Regimentsarzt. Aber ich bin doch nicht mehr Ihr Regimentsarzt. Der Direktor machte von seinem statutengemäßen Recht Gebrauch, bei Stimmengleichheit zu dirimieren und entschied für Dozenten Dr. Wenger, womit dieser als Chef der Abteilung für Dermatologie und Syphilis gewählt erscheint. Na, sind Sie zufrieden mit Ihrem neuen Chef? Gewiss, Herr Regimentsarzt. Servus, Schreimann. Habe die Ehre, Herr Professor Ebenwald. Servus. Ach, Hochholzpartner. Na, was machen Sie im Sitzungszimmer? Der Doktor war so freundlich und hat mir das Protokoll ins Reine geschrieben. Also das auch noch. Nein, was das Elisabethinum ohne Hochholzpartner anfangen möchte. Und gestern auf dem Ball waren Sie doch Vortänzer, ne? Vor- und Nachtänzer, Herr Professor. Wissen Sie, wo Sie heute Nacht getanzt haben, Hochholzpartner? Auf einem Vulkan. Es war auch sehr heiß, Herr Professor. Also Urlaub nehmen, Prüfungen machen und nicht mehr auf Vulkan tanzen. Auch auf keinem ausgekühlten. Aber jetzt gehen Sie lieber, die Sitzung beginnt gleich. Servus. Habe die Ehre, meine Herren. Also, seine Exzellenz, der Unterrichtsminister, ist auch dort gewesen. Ja, und hat sogar mindestens eine halbe Stunde mit Bernhardi konversiert. Hm. Ist doch sonderbar, was? Oh, ich bitte dich auf einen Ball. Aber er muss doch wissen, dass das Kuratorium demissioniert hat. Und wenn auch. War doch sogar ein Mitglied des Kuratoriums auf dem Ball. Wer? Der Hofrat Winkler. Ah, der ist immer so ein Frondeur. Übrigens, offiziell ist ja die Sache noch nicht. So gut wie offiziell. Die Sitzung ist doch heute jedenfalls wegen der Demission anberaumt. Na, kann ich mich auf dich verlassen, Schreimann, hm? Ich erlaube mir, diese Frage etwas sonderbar zu finden. Na, hör auf. Wir sind doch keine Studenten mehr. Guten Abend, meine Herren. Also, was sagen Sie dazu? Sie scheinen erstaunt zu sein, Professor Pflugfelder. Oh, das Erstaunen, das habe ich mir lange abgewöhnt. Aber den Ekel leider nicht. Nein, der geht mir bis daher. Ekel? Na, Sie werden mir doch zugeben, meine Herren, dass die Hetze, die jetzt gegen Bernhardi inszeniert wird... Mir ist von einer Hetze nichts bekannt, Kollege Pflugfelder. Ach, Ihnen ist nichts bekannt. So, so. Und dass Ihr Vetter, der Ottokar Ebenwald, der Hauptmacher ist... Das wissen Sie auch nicht. Ich muss sehr bitten, Professor. Aber ich will Sie selbstverständlich nicht mit Ihrem Herrn Vetter identifizieren. Denn es stellt sich ja jetzt heraus, gerade bei dieser Gelegenheit, dass Ihr Herr Vetter, der so herrlich als Deutschnationaler begonnen, sich einfach dazu hergibt, die Geschäfte der Klerikalen zu besorgen. Und Sie sind doch nicht Klerikal, Ebenwald. Sie sind noch Deutsch, ein alter deutscher Student. Und was sind denn die deutschen Tugenden, Ebenwald? Mut, Treue, Gesinnungsfreiheit. Habe ich noch eine vergessen? Macht nichts. Wir kommen ja vorläufig mit denen aus. Und daher hoffe ich, dass Sie mit mir einer Meinung sind. Wir werden heute unserem Bernhardi eine solenne Genugtuung bereiten. Genugtuung? Wofür denn? Was ist ihm denn passiert? Ach so. Naja, Sie sind halt, wie Sie sind, Ebenwald. Aber Sie, Schreimann, auch gegen Bernhardi? Auch empört, dass er den Herrn Pfarrer gebeten hat, ein armes, krankes Menschenkind ungestört sterben zu lassen? Begreiflich, begreiflich. So ganz frische religiöse Gefühle. Wir müssen besonders geschont werden. Lass dich nicht aufhetzen, Scheimann. Herr Professor, nicht in meinen frischen religiösen Gefühlen, sondern in meinem guten Geschmack bin ich verletzt. Ich finde nämlich, ein Krankenzimmer ist nicht der richtige Ort, um Politik zu machen. Politik? Bernhard hat ja Politik gemacht. Sie werden mir doch nicht einreden wollen, dass Sie das selber glauben. Guten Abend, meine Herren. Oh, Professor Phillips. Ich will Ihnen gleich sagen, was ich zu tun gedenke. Sie können das halten, wie Sie wollen. Ich für meinen Teil folge dem guten Beispiel des Kuratoriums und demissioniere. Aber wie, Phillips? Ich wüsste nicht, was man korrekterweise anderes tun kann, wenn man nicht direkt die Absicht hat, sich mit dem Benehmen unseres Herrn Direktors solidarisch zu erklären. Verzeihen Sie, es gibt sicher eine andere Art zu beweisen, dass wir keineswegs daran denken, uns mit dem Direktor solidarisch zu fühlen. Wir dürfen das Institut jetzt nicht im Stich lassen. Gerade jetzt nicht. Wir müssen das Kuratorium vielmehr zu bewegen suchen, die Demission wieder zurückzuziehen. Das wird niemals geschehen, solange Bernhardi an der Spitze steht. Sehr richtig, solange er an der Spitze steht. Solange ihr... Ach, sind Sie schon so weit, meine Herren? Guten Abend. Haben Sie schon gelesen? Guten Abend, die Herren. Was denn? Die Interpellation. In der Affäre Bernhardi? Ist schon erfolgt? Steht im Abendblatt. Hier. Danke, Kollege Wenger. Also, meine Herren, die Interpellation hat folgenden Wortlaut. Die Unterfertigten halten es für ihre Pflicht, der Regierung folgenden Vorfall zur Kenntnis zu bringen, der sich am 4. Februar im Elisabethinum und so weiter und so weiter. Seine Hochwürden, Franz Reeder, Pfarrer an der Kirche zum heiligen Florian, wurde von der weltlichen Schwester Ludmilla an das Sterbebett der schwer erkrankten ledigen Philomena Bayer gerufen, um ihr das heilige Sakrament der letzten Ölung zu erteilen. Im Vorraum des Krankensaales fanden seine Hochwürden einige Ärzte versammelt, darunter Herrn Professor Bernhardi, Chef der betreffenden Abteilung, Direktor des Instituts, welch letzterer seine Hochwürden in barscher Weise aufforderte, von seinem Vorhaben abzustehen, mit der Begründung, dass die Sterbende durch die Aufregung eventuell Schaden an ihrer Gesundheit erleiden könnte. Nein, nein! Ruhe. Herr Professor Bernhardi, als Bekenner der mosaischen Konfession, wurde von seiner Hochwürden dahin belehrt, dass er in Erfüllung einer heiligen Pflicht erschienen sei, die in diesem Fall umso dringender geboten war, als die Kranke an den selbstverschuldeten Folgen eines verbrecherischen Eingriffes daniederlag. Worauf Professor Bernhardi in höhnischer Weise seine Hausherrenrechte in den natürlich vom Gelde edler Spender erbauten und erhaltenen Räumen betonte. Als seine Hochwürden nun, weitere Diskussionen ablehnend, sich in das Krankenzimmer begeben wollten, verstellte Herr Professor Bernhardi ihm die Türe und in dem Augenblicke, dass seine Hochwürden die Klinke ergriff, um in Ausübung seiner heiligen Pflicht das Krankenzimmer zu betreten, versetzte ihm Herr Professor Bernhardi einen Stoß. Eine absolute Unwahrheit. Infam. Als wenn es auf den Stoß ankäme. Es gibt ja Zeugen. Ihre Zeugen kenne ich. Ich war auch dabei. Aber sie hat man nicht vernommen. Vernommen? Weiterlesen. Während dieser Szene im Vorraum verschied die Kranke, ohne der Tröstungen der Religion, nach denen sie, wie die Schwester Ludmilla bezeugt hat, dringend verlangte, teilhaftig geworden zu sein. Indem wir diesen Vorfall der Regierung zur Kenntnis bringen, richten wir an die Regierung, insbesondere an seine Exzellenz, den Herrn Minister für Kultus und Unterricht, die Frage, was er vorzukehren gedenkt, um den durch diesen Vorfall auf schwerste verletzten religiösen Gefühlen der christlichen Bevölkerung Wiens Genugtuung zu verschaffen. Ferner, welche Maßnahmen seine Exzellenz zu ergreifen gedenkt, um der Wiederholung solch empörender Vorfälle vorzubeugen, und endlich, ob es seiner Exzellenz mit Hinblick auf diesen Vorfall nicht angezeigt erscheint, künftighin bei Besetzung öffentlicher Stellen ein für allemal von Persönlichkeiten abzusehen, die durch Abstammung, Erziehung und Charaktereigenschaften nicht in der Lage sind, den religiösen Gefühlen der angestammten christlichen Bevölkerung das nötige Verständnis entgegenzubringen. Unterschrieben. Na, jetzt stehen wir schön da. Wieso wir? Gegen das Institut ist doch kein Wort gesagt. Sehr richtig. Bravo, Wenger. Das Elisabethinum steht fleckenlos und rein da. Und der Direktor? Natürlich auch. Wenn es ihm gelingt, woran ich natürlich keinen Augenblick zweifle, die in der Interpellation enthaltenen Anwürfe zu entkräften. Anwürfe? Das nennen Sie Anwürfe? Aber lieber Kollege Wenger, diese Interpellation bedeutet nichts anderes als ein politisches Manöver der Vereinigten Antisemitischen Parteien. Unsinn. Pardon, für mich gibt es überhaupt keine religiösen und keine nationalen Unterschiede. Ich bin ein Mann der Wissenschaft. Guten Abend, meine Herren. Cyprian und ich bitten wegen unserer Verspätung um Entschuldigung. Aber die Herren haben sich hoffentlich indes gut unterhalten. Meine Herren, Servus, Herr Direktor. Ich erkläre die Sitzung für eröffnet. Bevor ich zur Tagesordnung schreite, erlaube ich mir im Namen des Elisabethinums, unser neues Mitglied, das heute zum ersten Mal einer Sitzung unseres Kollegiums beiwohnt und gleich einer außerordentlichen, aufs Herzlichste zu begrüßen. Lassen Sie mich zugleich die Hoffnung aussprechen, dass Herr Dozent Dr. Wenger sich in unserer Mitte wohlfühlen und in seiner neuen, verantwortlicheren Stellung weiterhin Gelegenheit finden möge, sich zu dem zu entwickeln, was jeder einzelne von uns ist, eine Zierde unseres Instituts. Meine Herren, ich habe mir erlaubt, Sie zu einer außerordentlichen Sitzung einzuberufen. Löwenstein fehlt. Wird hoffentlich noch kommen. Meine Herren, das Kuratorium hat demissioniert. Und die Tagesordnung unserer heutigen Sitzung lautet logischerweise Stellungnahme des Direktoriums und des Plenums zu dieser Tatsache. Herr Professor Ebenwald wünscht das Wort. Ich stelle die Anfrage an den Herrn Direktor, ob ihm die Ursache bekannt ist, die das Kuratorium zur Demission veranlasst hat. Ich könnte hierauf mit der Frage erwidern, ob diese Ursache Herrn Professor Ebenwald oder einem anderen Herrn nicht bekannt ist. Sehr richtig. Ja, die Ursache ist mir bekannt. Die Ursache liegt in demselben Vorfall, von dem Sie eine Schilderung soeben in den Abendblättern mit größerem oder geringerem Vergnügen unter der Form einer sogenannten Interpellation gelesen haben. Die Interpellation gehört nicht her. Sehr richtig. Sie gehört meiner Ansicht nach nicht einmal ins Parlament. Sehr gut. Herr Professor Cyprian hat das Wort. Meine Herren, also das Kuratorium hat demissioniert. Den Grund oder vielmehr den Vorwand kennen wir alle. Denn wir wissen alle, dass Bernhardi, also dem Priester, den Eintritt in das Krankenzimmer verweigerte, ausschließlich in Ausübung seiner ärztlichen Pflicht gehandelt hat. Wir alle hätten uns im gleichen Fall genauso benommen wie er. Oho. Sie haben sowas noch nie getan. Wenn wir es noch nie getan haben, meine Herren, so lag es einfach daran, dass die Situation, in welcher sich Herr Professor Bernhardi neulich befand, in ihrer Schärfe sich selten darbieten mag. Und darum wiederhole ich aus voller Überzeugung, wir hätten alle getan wie Bernhardi. Auch Sie, Professor Ebenwald. Auch Sie, Professor Filitz. Nein. Oder richtiger gesagt, Sie hätten es tun müssen. Mindestens, wenn wir einem ursprünglichen Gefühl nachgegeben hätten. Somit gibt es eine einzige Antwort, die dem Briefe des Kuratoriums gegenüber geboten erscheint, nämlich unserem Direktor, Herrn Professor Bernhardi, unser vollstes Vertrauen einstimmig auszusprechen. Bravo. Herr Vizedirektor Ebenwald hat das Wort. Meine Herren, wir sind hier nicht versammelt, um religiöse Fragen zu behandeln, wie Professor Cyprian es für notwendig fand. Ich finde, es wäre im höchsten Grade undankbar gegen das Kuratorium, wenn wir uns in einem Augenblick, wo der Herr Direktor, gewiss ohne böse Absicht, aber doch höchst unbedachterweise das Elisabethinum an den Rand des Abgrundes gebracht hat, mit seinem Vorgehen solidarisch erklärten. Ich wiederhole, an den Rand des Abgrundes. Daher stelle ich den Antrag, dass wir das Vorgehen des Herrn Direktors seiner Hochwürden gegenüber aufs Schärfste missbilligen. Ich stelle den weiteren Antrag, dass die Resolution dem Kuratorium in angemessener Weise zur Kenntnis gebracht und diesem aufgrund dessen die Bitte unterbreitet wird, die Demission zurückzuziehen. Diesen Antrag habe ich gestellt und es muss darüber ab... Um jedem Missverständnis vorzubeugen, will ich gleich bemerken, dass mich Misstrauenskundgebungen umso weniger berühren, je leichter sie vorauszusehen waren. Dass ich aber auch in der angenehmen Lage bin, auf offizielle Vertrauenskundgebungen zu verzichten. Diese Interpellation wird ihre Antwort finden. Und wie diese Antwort des Unterrichtsministers Flint ausfallen wird, daran ist ein Zweifel unzulässig. Also, es liegen zwei Anträge vor. Der eine vom Professor Ebenwald, dahingehend... Ich komme aus dem Parlament, meine Herren. Die Interpellation ist beantwortet worden. Mit Ihrem Einverständnis unterbreche ich die Sitzung auf einige Zeit. Löwenstein, du hast das Wort. Es wird eine Untersuchung wegen Religionsstörung gegen dich eingeleitet. Löwenstein, Herr Kollege Löwenstein wird vielleicht die Liebenswürdigkeit haben, uns etwas genauer zu informieren. Was ist da viel zu informieren? Die Untersuchung wird eingeleitet. Eine Schmach, ihr habt es erreicht. Kein Invektive, lieber Löwenstein. Was kann die Herren daran noch weiter interessieren? Sie werden ja das Genauere morgen früh in der Zeitung lesen. Das Wesentliche der ganzen Rede Flints war der Schluss, und den kennen Sie jetzt. Dass er im Anfang offenbar auf etwas ganz anderes hinaus wollte, das ist ja nebensächlich. Woanders hinaus? Lieber Kollege Löwenstein, versuchen Sie doch möglichst im Zusammenhang... Also ich versichere Sie, meine Herren, Im Anfang musste man absolut den Eindruck haben, dass die Herren Interpellanten eine schmähliche Niederlage erleben werden. Der Minister sprach von den großen Verdiensten unseres Herrn Direktors und betonte ausdrücklich, dass von irgendeiner Absicht seinerseits absolut nicht die Rede gewesen sein konnte. Dass Professor Bernhardi dem politischen Getriebe vollständig fernstünde, dass kein Anlass vorliege, öffentliche Stellen anders zu besetzen als nach Würdigkeit und Verdienst. Und bei dieser Gelegenheit gab es schon Zwischenrufe, ja, wenn es so wäre, und Verjudung der Universität und dergleichen. Und da kam dann der Minister irgendwie von seinem Thema ab, wurde, wie es scheint, ärgerlich und verwirrt. Dann kam er irgendwie auf die Notwendigkeit der religiösen Erziehung, auf eine Verbindung von christlicher Weltanschauung und Fortschritt der Wissenschaft. Und er endete plötzlich, ich bin überzeugt, zu seiner eigenen Überraschung, wie ich schon erzählt habe, mit der Mitteilung, dass er sich mit seinem Herrn Kollegen von der Justiz ins Einvernehmen setzen werde. Ob dieser sich nicht veranlasst sehe, die Vorerhebungen gegen Professor Bernhardi wegen Vergehens der Religionsstörung einzuleiten, um auf diese Weise, so ungefähr sagte er, eine Klarstellung des von den Herren Interpellanten gerügten Einzelfalles in einer vollkommen einwandfreien, alle Parteien des Hauses und die Bevölkerung im gleichen Maße befriedigenden Weise durchzuführen. Pfui Teufel. Oh. Und wie benahm sich das Haus? Ziemlich viel Beifall, kein Widerspruch, Redner wurde beglückwünscht. Ich glaube, im Sinne aller Anwesenden zu sprechen, wenn ich Herrn Dr. Löwenstein für seinen freundlichen Bericht unseren Dank ausspreche und nehme die für kurze Zeit unterbrochen gewesene Sitzung wieder auf. Meine Herren, wie Sie früher richtig bemerkt haben, die Interpellation steht nicht zur Debatte. Ihre Beantwortung ebenso wenig. Ich beantrage Suspendierung unseres verehrten Herrn Direktors von der Leitung des Elisabethinums bis zum Abschluss der gegen ihn eingeleiteten strafrechtlichen Untersuchung. Und Sie wissen ja noch nicht einmal, ob die Anklage erhoben wird. Mein Antrag bleibt aufrecht, dass wir Herrn Direktor Bernhardi unseres Vertrauens... Bedenken Sie doch, dass wir in Gefahr stehen. Jawohl, in Gefahr stehen, meine Herren, uns vor der ganzen Welt lächerlich zu machen. Professor Bernhardi ist und bleibt Direktor. Kein Mensch kann ihn absetzen. Für mich ist das schon heute nicht mehr. Meine Herren, ich muss mich schuldig bekennen. Schuldig, dass ich als Direktor des Instituts nicht das Möglichste getan habe, eine Interpellation zu verhindern, die geeignet scheint, das Ansehen unseres Instituts bei allen Heuchlern und Dummköpfen herabzusetzen. Wie ich diese Interpellation hätte verhindern können, weiß Herr Professor Ebenwald. Um selbst die richtigen Konsequenzen zu ziehen, sowie um weiteren Aufschub zu verhindern, lege ich hiermit die Leitung des Instituts nieder. Was fällt dir denn ein? Das darfst du nicht. Es muss abgestimmt werden. Nein, ich lasse nicht abstimmen. Ich unterwerfe mich keinem Urteil. Besonders, da schon gesprochen ist. Hat Herr Professor Bernhardi die Direktion niedergelegt oder nicht? Ja. Somit hat Herr Professor Ebenwald statutengemäß als Vizedirektor die Leitung des Institutes und vor allem auch die Leitung dieser Sitzung zu übernehmen. Da Herr Professor Bernhardi zu unserem Bedauern die Direktorstelle niedergelegt hat, übernehme ich nach § 7 unserer Statuten die Leitung des Elisabethinums und zugleich den Vorsitz dieser noch in Gang befindlichen Sitzung. Ich bitte Sie, meine Herren, um das gleiche Vertrauen, das Sie dem scheidenden Direktor in so reichem Maße entgegengebracht haben. Hoffe, mich desselben würdig zu erweisen und unterteile Herrn Professor Filitz das Wort. Infam! Sie sind nicht Direktor, Herr wir Professor stehen Ebenwald. Vor der Frage, noch nicht! Wir stehen nun vor der Frage, wer die Leitung von Professor Bernhardis Abteilung zu übernehmen hat. Ja, was fällt Ihnen denn ein? Meine Herren, ich bin wohl nicht mehr Direktor, aber ich bin Mitglied des Instituts, so gut wie Sie alle. Und Leiter der Abteilung. Darüber kann es überhaupt keine Diskussion geben. Es würde zweifellos zu Unzukömmlichkeiten führen, wenn der suspendierte Direktor des Institutes... Er ist nicht suspendiert. Er hat die Leitung des Institutes niedergelegt. Nicht ganz freiwillig. Er hat sie euch hingeschmissen. Ich bitte um Ruhe, meine Herren. Es hat natürlich niemand das Recht, mich von der Leitung meiner Abteilung zu entheben. Aber ich nehme Urlaub. Bis zur Erledigung meiner Angelegenheit. Was tust du denn? Nehme Urlaub. Ist erteilt. Danke. Und betraue für die Dauer meiner Abwesenheit mit der provisorischen Leitung meiner Abteilung meine bisherigen Assistenten, die Doktoren Kurt Pflugfelder und Oskar Bernhardi. Dagegen finde ich nichts einzuwenden. Und nun, meine Herren, trete ich meinen Urlaub an und habe die Ehre, mich zu empfehlen. Guten Abend. Und Sie lassen ihn gehen, meine Herren? Jetzt werden wir die ganze Klinik reorganisieren können, meine Herren. Ich bitte Sie ein letztes Mal, kommen Sie doch zur Besinnung. Gelinde gesagt, finde ich dieses Vorgehen... Zum Kotzen. Werfen Sie doch einen Blick zurück, meine Herren. Denken Sie, wie diese ganze unglückselige Geschichte angefangen hat. Ein armes Menschenkind liegt todkrank im Spital. Ein junges Geschöpf, das das bisschen Jugend und Glück und Sünde, wenn Sie wollen, teuer genug, mit Todesangst und Qual und mit dem Leben selbst bezahlt. In den letzten Stunden kommt es zu Euphorie. Aber das wissen wir ja Sie alles. Sie träumt davon, dass ihr Geliebter kommen wird. Es war vielleicht der schönste Augenblick ihres Lebens. Und aus diesem Traum wollte Bernhardi sie nicht mehr zur furchtbaren Wirklichkeit erwachen lassen. Das ist seine Schuld, meine Herren. Dieses Verbrechen hat er begangen. Dies und nichts mehr. Das ist auch eines der größten Verbrechen. Er hat den Pfarrer gebeten, das arme Mädel ruhig hinüberschlummern zu lassen. Gebeten, meine Herren. Sie wissen es alle. Was für eine ungeheure Verlogenheit gehört dazu, um den ganzen Fall anders anzusehen als rein menschlich. Wo existiert der Mensch, dessen religiöse Gefühle durch das Vorgehen Bernhardis in Wahrheit verletzt worden wären? Und gäbe es nicht Strebertum, Parlamentarismus, menschliche Gemeinheit, Politik, meine Herren, mit einem Wort, wäre es jemals möglich gewesen, aus diesem Fall eine Affäre zu machen? Ich erlaube mir die Anfrage, ob Herr Professor Pflugfelder mit seinem Couplet zu Ende ist. Ach. Es scheint. Somit, meine Herren, gehen wir zur Tagesordnung über. Ich habe die Ehre, meine Herren. Auch ich empfehle mich. Sie sind nicht mehr beschlussfähig. Wir werden das Institut nicht im Stich lassen. Wir verantworten es, ohne Sie unsere Beschlüsse zu fassen. Die Sitzung dauert fort, meine Herren. Wir kommen jetzt zu der Frage, kein richtiger Israelit ist ja mehr unter uns, ob wir die ganze Angelegenheit mit einem Brief an das Kuratorium oder vielleicht sogar an das Parlament in das richtige Licht stellen sollen. Professor Pflugfelder. Ah, Löwenstein. Waren Sie auch im Gerichtssaal? Während der Beratung über das Strafausmaß bin ich weggeholt worden. Wie viel? 2 Monate. 2 Monate. Trotz der Aussage des Pfarrers, ist das möglich? Diese Aussage, die war nur für den Pfarrer selbst von Vorteil. Wieso für den Pfarrer? Ja, haben Sie denn das Plädoyer des Staatsanwalts nicht gehört? Nur den Anfang. Was war mit dem Staatsanwalt? Nun, dass der Pfarrer keinen Stoß, sondern nur eine leichte Berührung an der Schulter verspürt haben wollte, das gab dem Staatsanwalt willkommenen Anlass, seine Hochwürden als ein Musterbild christlicher Langmut und Milde zu preisen. Da ist also Bernhardi tatsächlich nur auf die Zeugenaussagen von dieser hysterischen Schwester Ludmilla und von diesem saubern Herrn Hochholz-Pointner hin verurteilt worden. Denn alle anderen Aussagen haben ihn doch vollständig entlastet. Adler hat sich famos benommen. Und Cyprian, von Ihrem Sohn gar nicht zu sprechen. Guten Abend, Kollegen. Guten Abend, Cyprian. Ein schöner Tag, was? Wo bleibt Bernhardi? Haben Sie ihn vielleicht gleich dort behalten? Er wird wohl mit Dr. Goldenthal kommen. So, den bringt er sich noch mit. Auf den Verteidiger können wir bei unserer Beratung heute wohl nicht verzichten. Wir hätten von Beginn an auf ihn verzichten sollen. Sehr wahr. Was habt ihr gegen ihn? Er hat vorzüglich gesprochen. Nicht sehr schneidig vielleicht. Ja, das kann man allerdings nicht behaupten, mein lieber Cyprian. Goldenthal hat sich benommen wie ein Schubiak. Wie übrigens nicht anders zu erwarten war. Wieso nicht anders zu erwarten? Ein Getaufter. Seine Frau trägt so ein Kreuz. Seinen Sohn lässt er bei den Jesuiten erziehen. Das sind schon die Richtigen. Du machst einen wirklich schon nervös mit deiner fixen Idee. Mit einem anderen Advokaten wäre die Sache anders ausgegangen. Das bezweifle ich sehr. Mit einem anderen Angeklagten vielleicht. Wie meinst du das? Wir wollen Bernhardi ja nachträglich keine Vorwürfe machen, meine Lieben. Gewiss nicht heute. Aber dass er sich besonders klug benommen hätte, das können ihm seine glühendsten Verehrer nicht nachsagen. Wieso? Ich habe ihn geradezu bewundert, dass er sogar während der Aussage dieses Lumpen Hochholzpointner die Ruhe bewahrte. Ruhe nennst du das? Trotz war es. Trotz? Wieso Trotz? Du warst wahrscheinlich nicht dabei, als Bernhardi die Vorladung ebenfalls verlangte. Ah. Das weißt du nicht? Auch den Minister Flint wollte er vorladen lassen. Großartig. Das war nichts weniger als großartig. Was haben Flint und Ebenwald mit der Prozesssache zu tun? Na, hörst du. Absolut nichts. Es sah geradezu nach Sensationshascherei aus. Na, also das ist doch wohl... Wenn man die Dinge so weit an ihre Wurzeln verfolgen wollte, was für Leute hätte man heute noch vor Gericht laden müssen? Es wäre eine illustre Gesellschaft gewesen, sage ich euch. Schad. Guten Abend, meine Herren. Guten Abend. Guten Abend. Wo ist Bernhardi, Dr. Goldenthal? Ich habe dem Professor geraten, sich durch eine Seitentür aus dem Gerichtsgebäude zu entfernen. Um den ihm zugedachten Ovationen zu entgehen? Nur Geduld. Auch das könnte noch kommen. Aber, meine Herren, lassen Sie uns ein ernstes Wort sprechen. Professor Bernhardi scheint die Rolle des Beleidigten spielen zu wollen und beabsichtigt, auf alle Rechtsmittel gegenüber dem Urteil von vornherein zu verzichten. So etwas habe ich vorausgesehen. Und Sie wollen die Nichtigkeitsbeschwerde einbringen, Herr Doktor? Selbstverständlich. Wäre ja aussichtslos. Ich weiß, was jetzt zu tun wäre. An die Öffentlichkeit müsste man appellieren. Entschuldigen Sie, Herr Professor. Der Prozess hat nicht hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Zum Volk müsste man reden, das meine ich. Der Unsinn war vielleicht, dass wir bisher das Maul gehalten haben. Schaut euch doch die Gegenpartei an. Die klerikalen Blätter haben gehetzt, so viel sie nur konnten. Zum Volk willst du sprechen. Zu unserer Bevölkerung. Die Geschworenen heute könnten dir doch als Kostprobe dienen. Flugfelder hat recht. Man muss Versammlungen einberufen und die Leute über den Fall Bernhardi aufklären. Es wäre sehr zu überlegen, ob im Interesse der Sache Bernhardi nicht jedenfalls seine 2 Monate absitzen sollte. Na, das geht ja hoch her. Bin auch dabei. Bernhardi. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich habe warten lassen. Also es ist dir gelungen, dich den Ovationen zu entziehen. Nicht so ganz. An der Seitentür haben vorsichtshalber auch einige Herren gewartet und mir einen gebührenden Empfang bereitet. Hat man dir die Pferde ausgespannt? Nieder mit den Juden, haben sie geschrien. Nieder mit den Freimaurern. Na also, da hört ihr's. Meine Herren, Sie machen mir doch das Vergnügen zum Abendessen. Oskar, willst du nicht nachsehen, ob genügend vorgesorgt ist? Es wird natürlich etwas frugal sein, wie es sich für die Tafel eines angehenden Sträflings geziemt. Aber Oskar, mir scheint gerade der Bub hat Tränen im Auge. Nicht sentimental, sondern... Ach, ich bin nur wütend. Professor Bernhardi, wir wollen hoffen, dass seine hochwürdende Herr Pfarrer noch einmal in die Lage versetzt sein wird, Zeugenschaft abzulegen. Ich sagte Ihnen schon, Herr Doktor, dass ich auf jedes Rechtsmittel verzichte. Der Prozess heute war eine Farce. Ich werde mich nicht noch einmal vor diese Leute oder ihresgleichen hinstellen. Und was wäre schon das Höchste, was ich erreichen könnte? Ein Freispruch. Das genügt mir nicht mehr. Wenn ich nur zu meinem Recht komme, so bin ich noch lange nicht quitt mit den Herren Flint, Ebenwald und Konsorten. Ja, dieser Flint, auf den ihr so große Hoffnungen gesetzt habt. Dieser sogenannte Mann der Wissenschaft, dieser Minister für Kultus und Heuchelei. Mein Prinzip war immer, auch im erbittersten Kampf, Respekt vor der Überzeugung meiner Gegner. Die Überzeugungen des Ministers Flint. Er schützt eben alle Überzeugungen. Und das ist seine Pflicht auf der Warte, wohin die Vorsehung hingestellt hat. Glauben Sie, meine Herren, es gibt Dinge, an die man nicht rühren und nicht rühren lassen soll. Warum, wenn ich fragen darf? Die Welt ist überhaupt nur dadurch weitergekommen, dass irgendjemand die Courage gehabt hat, an Dinge zu rühren, von denen die Leute, in deren Interesse das lag, durch Jahrhunderte behauptet haben, dass man nicht an sie rühren darf. Nun, meine Aufgabe ist es nicht, Politik zu machen, sondern zu verteidigen. Wenn Sie wenigstens diese Aufgabe erfüllt hätten. Aber Klugfelder, ich werde nicht gestatten, dass... Lassen Sie doch, Herr Professor. Die Sache beginnt mich zu interessieren. Also... Sie finden, dass ich meinen Klienten nicht verteidigt habe? Meiner unmaßgeblichen Ansicht nach, nein. Statt einfach zu erklären, dass jeder Arzt so handeln müsste, wie Bernhardi es getan hat, haben Sie es für nötig gefunden, als einen Akt der Unbesonnenheit zu entschuldigen, was einfach seine ärztliche Pflicht gewesen ist. Die böswilligen Idioten auf der Geschworenenbank, die vom ersten Augenblick an entschlossen waren, Bernhardi schuldig zu sprechen, haben Sie behandelt wie die erlesensten Köpfe der Nation. Und die Richter, die die Kerkerstrafe für Bernhardi sozusagen in der Aktentasche mitgebracht hatten, als Musterbilder von Scharfsinn und Gerechtigkeit. Sogar diesen Lumpen Hochreuz-Beunten und die Schwester Ludmilla haben sie mit Glacé-Handschuhen angefasst und sind so weit gegangen, diesen falschen Zeugen den guten Glauben zuzubilligen. Herr Professor, ich muss es begrüßen, dass Sie Ihre großen Gaben der Medizin und nicht dem Jus gewidmet haben. Denn zweifellos wäre es Ihnen gelungen, bei Ihrem Temperament und ihrer Auffassung von der Würde des Gerichtssaals, auch den Unschuldigsten ins Gefängnis zu bringen. Das ist Ihnen ja auch gelungen, Herr Doktor, trotz Ihres erfreulichen Mangels am Temperament. Also jetzt ist es wahrhaftig genug. Ich muss euch bitten... Verehrter Herr Professor, glücklich der Mann, der solche Freunde sein eigen nennt. Aber selbstverständlich denke ich nicht daran, Ihnen meinen Rat weiterhin aufzudrängen. Ach, und stelle Doktor, anheim... Was fällt Ihnen ein, Herr Doktor? Wenn Sie hier einer zu entfernen hat, so bin das selbstverständlich ich. Ich muss dich auch um Verzeihung bitten, lieber Bernhardi, dass ich mich habe so hinreißen lassen. Zurücknehmen kann ich selbstverständlich nichts. Aber mein Lieber... Bitte kein Wort mehr, Bernhardi. Ich bin hier überflüssig. Papa! Oskar? Pfarrer Rieder möchte dich sprechen. Verzeihen Sie, meine Herren. Ein Besuch, den ich unmöglich abweisen kann. Aber bitte gehen Sie nur voran ins Esszimmer. Oskar, sei so gut. Bitte, meine Herren. Was ist denn? Später. Kommen Sie, Dr. Goldenthal. Danke. Was gibt's denn? Ich bitte? Guten Abend, Herr Professor. Eine Beileidsvisite, Hochwürden? Nicht eben das. Aber es war mir ein unabweisbares Bedürfnis, noch heute mit Ihnen zu sprechen. Ich bin zu Ihrer Verfügung, Hochwürden. Trotz des für Sie ungünstigen Ausganges des Prozesses, Herr Professor, dürfte Ihnen klar sein, dass ich an Ihrer Verurteilung keine Schuld trage. Wenn ich Ihnen dafür dankte, Hochwürden, dass Sie unter Ihrem Zeugeneid die Wahrheit gesprochen haben, müsste ich fürchten, Sie zu verletzen. Also... Ich bin nicht gekommen, mir Ihren Dank zu holen, Herr Professor. Obwohl ich mehr getan habe, als einfach die Antwort zu erteilen, zu der ich als Zeuge verpflichtet war. Denn, wenn Sie sich freundlichst erinnern wollen, gab ich auf eine Frage Ihres Herrn Verteidigers hin, ohne Zögern, meiner Überzeugung Ausdruck, dass Sie bei Ihrem Verhalten gegen mich damals an der Türe des Krankenzimmers keineswegs von ostentativ feindlichen Absichten gegen die katholische Kirche geleitet waren. Damit sind Hochwürden gewiss über das Maß Ihrer Verpflichtungen hinausgegangen. Aber vielleicht belohnt Sie hierfür die Wirkung, die Sie mit Ihrer Aussage erzielt haben. Ob diese Wirkung, Herr Professor, auch überall außerhalb des Gerichtssaales als eine mir günstige bezeichnet werden darf, das wollen wir dahingestellt sein lassen. Aber Sie können sich wohl denken, Herr Professor, dass ich nicht gekommen bin, um meine Aussage vor Gericht privatim vor Ihnen zu rekapitulieren. Was mich dazu veranlasst, ist der Umstand, dass ich Ihnen ein noch weitergehendes Zugeständnis zu machen habe. Ein weitergehendes Zugeständnis? Ja. Vor Gericht gab ich meiner Überzeugung Ausdruck, dass Sie nicht in feindlicher Absicht gegen mich oder gegen das, was ich zu repräsentieren habe, vorgegangen sind. Ich sehe mich aber nun veranlasst, Ihnen zuzugestehen, Herr Professor, dass Sie in dem speziellen Fall in Ihrer Eigenschaft als Arzt vollkommen korrekt gehandelt haben, dass Sie innerhalb Ihres Pflichtenkreises, gerade so wie ich innerhalb des meinen, nicht anders handeln konnten. Wenn dies Ihre Meinung ist, Hochwürden, dann muss ich allerdings sagen, dass ich vor wenigen Stunden für dieses Zugeständnis eine bessere, ja vielleicht die einzig richtige Gelegenheit geboten hätte. Dass es nicht Mangel an Mut war, der mir die Lippen verschloss, brauche ich Ihnen nicht zu versichern. Was mich vor Gericht verstummen ließ, das war die mit der Kraft göttlicher Erleuchtung in mir hervorbrechende Einsicht, dass ich durch ein Wort mehr, einer wahrhaft heiligen, ja der mir heiligsten Sache, unermesslichen Schaden zugefügt hätte. Ich kann mir nicht denken, dass es für einen so mutigen Mann, wie Hochwürden es sind, eine heiligere Sache geben könnte als die Wahrheit. Keine heiligere, Herr Professor? Als die geringfügige Wahrheit? Hätte ich es öffentlich als Ihr Recht erkannt, mich von dem Bett einer Sterbenden, einer Christin, einer Sünderin fortzuweisen, so hätten die Feinde unserer heiligen Kirche eine solche Erklärung weit über das Maß ausgenützt. Wir haben nicht nur loyale Feinde, Herr Professor, wie Ihnen gewiss nicht unbekannt sein wird. Darum habe ich nicht gesprochen. Und warum, Hochwürden, tun Sie es jetzt? Weil ich in dem Augenblick, da jene Erleuchtung über mich kam, sofort das Gelübde tat, Ihnen persönlich als dem Einzigen, dem ich es vielleicht schuldig bin, ein Bekenntnis abzulegen, das die Öffentlichkeit missverstanden und missdeutet hätte. Hierfür danke ich Ihnen, Hochwürden. Und lassen Sie mich hoffen, dass Sie niemals in die Lage kommen werden, öffentlich in einer Sache auszusagen, wo mehr auf dem Spiele stünde als mein geringes Schicksal. Und dass dann keine noch höhere Wahrheit zu Schaden käme, als die ist, die sie glauben, vertreten und schützen zu müssen. Eine höhere als die meiner Kirche vermag ich nicht anzuerkennen, Herr Professor. Und meiner Kirche höchstes Gesetz heißt Einordnung und Gehorsam. Denn bin ich aus der Gemeinschaft ausgestoßen, von deren Wirken so unendlicher Segen über die Welt ausstrahlt, so ist für mich, anders als bei Männern, die in einem freien Beruf stehen, wie Sie, Herr Professor, die Möglichkeit jeden Wirkens und damit der ganze Sinn meines Daseins aufgehoben. Mir ist, Hochwürden, als hätte es Priester gegeben, denen der Sinn des Daseins erst damit begann, dass sie sich aus ihrer Gemeinschaft lösten und ohne jede Rücksicht auf Unannehmlichkeit und Gefahr verkündeten, was sie für Recht und Wahrheit hielten. Wenn ich zu diesen gehörte, Herr Professor, nun? So hätte Gott mich wohl heute schon vor Gericht aussprechen lassen, was Sie nun erst in diesen vier Wänden vernehmen durften. Ach, Gott also war es, der Ihnen dort die Lippen verschloss. Und nun schickt Gott Sie zu mir, auf dass Sie mir unter vier Augen zugestehen, was vor Gericht auszusprechen Ihnen verwehrt war. Man muss sagen, er macht es Ihnen recht bequem, Ihr Gott. Verzeihen Sie, Herr Professor, keineswegs war es meine Absicht, mit Ihnen ein Gespräch über Dinge zu führen, in denen wir uns kaum verstehen können. Und es wird mir allmählich offenbar, dass ich mich über den wahren Grund meines Hierherkommens, meines hierher Gesandtseins, im Irrtum befunden habe. Oh. Was ich Ihnen zugestanden habe, Herr Professor, ich muss es wieder zurücknehmen. Denn jetzt weiß ich es. Sie waren nicht im Recht, als Sie mich von dem Bett jener Sterbenden fortwiesen. Ah. Der wahre Grund Ihrer Haltung gegen mich lag viel tiefer. In den Wurzeln Ihres Wesens selbst. Jawohl, Herr Professor, der wirkliche Grund war Antipathie gegen mich. Vielmehr eine Feindseligkeit gegen das, was dieses Gewand hier für Sie und Ihresgleichen bedeutet. Feindseligkeit. Und wenn es so wäre, was mir im Laufe dieser letzten Wochen widerfuhr, diese ganze Hetze gegen mich, die Sie ja selbst als verlogen und unwürdig empfinden, könnte die nicht noch nachträglich rechtfertigen, was Sie Feindseligkeit nennen? Feindseligkeit nicht so sehr gegen Ihre Person, Hochwürden, als gegen die Gesellschaft, die sich um Sie geschart hat. Aber das kann ich beschwören. In dem Augenblick, Hochwürden, da ich Ihnen den Eintritt in jenes Krankenzimmer verweigerte, da war von dieser Feindseligkeit kein Hauch in mir. So reinen Herzens stand ich Ihnen dort gegenüber in meiner Eigenschaft als Arzt, wie nur je irgendein Angehöriger Ihres Standes am Altar eine kirchliche Handlung verrichtet hat. Das wussten Sie, als Sie vorhin in mein Zimmer traten. Das gestanden Sie mir zu. Sie sollten diese Erkenntnis nicht plötzlich wieder von sich weisen, weil Sie fühlen, was ja auch ich fühle und vielleicht nie stärker gefühlt habe als in dieser Stunde, dass irgendetwas uns trennt, über dessen Vorhandensein wir auch unter freundlicheren Umständen uns nicht hinwegtäuschen könnten. Und Sie fühlten es nie stärker als in dieser Stunde? Ja. In dieser Stunde, da ich doch wohl einem der freiesten Ihres Standes gegenüberstehe. Aber für das, was uns trennt und wahrscheinlich für alle Zeiten trennen muss, Hochwürden, dafür scheint mir Feindseligkeit ein zu armes und kleines Wort. Es ist von etwas höherer Art, denke ich, und von hoffnungsloserer. Da mögen Sie recht haben, Herr Professor. Hoffnungslos. Wenn es sich so unüberbrückbar, so abgrundtief auftut zwischen zwei Männern wie Sie und ich, die ja vielleicht beide ohne Feindseligkeit sein mögen, dann muss das wohl seine tieferen Ursachen haben. Und ich sehe diese Ursache darin, dass immerhin zwischen Glaube und Zweifel eine Verständigung möglich sein dürfte, nicht aber zwischen Demut und... Sie werden das Wort nicht missverstehen, wenn Sie sich mancher Ihrer früheren Äußerungen erinnern. Zwischen Demut und Vermessenheit. Vermessenheit. Und Sie, Hochwürden, dem sich für das, was Sie auf dem Grund meiner Seele vermuten, kein milderes Wort darbietet. Sie glauben sich frei von Feindseligkeit gegen Männer meiner Art? Ich weiß mich frei. Mir, Herr Professor, gebietet meine Religion, auch die zu lieben, die mich hassen. Und mir die meine, Hochwürden? Oder das, was an deren Stelle in meine Brust gesenkt ist, auch dort zu verstehen, wo ich nicht verstanden werde. Das Verstehen, Herr Professor, hat seine Grenzen. Wo der menschliche Geist waltet, Sie haben es gewiss selbst oft genug erfahren, gibt es Trug und Irrtum. Was nicht trügt, Menschen meiner Art nicht zu trügen vermag, ist, ich will lieber gleich ein Wort wählen, gegen das auch Sie nichts werden einzuwenden haben, Herr Professor, ist das innere Gefühl. Ja, wollen wir es denn so nennen, Hochwürden? Diesem inneren Gefühl, wenn es auch in meine Seele aus anderen Quellen fließen dürfte, dem versuche ja auch ich zu vertrauen. Was bleibt uns allen am Ende anderes übrig. Und wenn es unser einem nicht so leicht wird, wie Männer ihrer Art Hochwürden, Gott, der sie so demütig schuf und mich so vermessen, dieser unbegreifliche Gott, wird schon seine Gründe dafür haben. Darf ich Ihnen die Hand geben, Professor? Über den Abgrund, Hochwürden? Lassen Sie uns nicht hinabschauen für einen Augenblick. Leben Sie wohl, Herr Professor. Hier Kaiserlich und Königliches Ministerium für Kultus und Unterricht? Nein, Hofrat Winkler. Oh, Herr Professor Ebenwald. Nein, er ist noch nicht da. Nur vielleicht in einer halben Stunde. Ins Parlament begibt sich seine Exzellenz gewiss nicht vor halb zwei. Ja, darüber bin ich leider nicht in der Lage, Auskunft zu geben. Jedenfalls nicht auf telefonischem Wege. Bitte, wird mir ein Vergnügen sein. Habe die Ehre, Herr Professor, habe die Ehre. Hofrat Winkler. Oh, Herr Sektionsrat. Wie? Ach, gehen Sie. Was, im Ernst? Die Schwester Ludmilla? Es wäre ein merkwürdiges Zusammentreffen. Na, weil er ja heute herauskommt. Ja, natürlich, der Professor Bernhardi. Ja, heute. Sie kommen selbst, ja? Nein, selbstverständlich sage ich seiner Exzellenz vorläufig nichts, wenn Sie es wünschen. Bitte schön, habe die Ehre, habe die Ehre. Guten Tag, Herr Hofrat. Herr Minister. Was Neues? Professor Ebenwald hat telefoniert. Er wird im Laufe des Vormittags hier vorsprechen. Schon wieder? Er war doch erst vorgestern da. Tja, Sie brauchen halt dringend Geld im Elisabethinum. Die Schulden, die wachsen Ihnen über den Kopf. Das Kuratorium hat doch seine Demission zurückgezogen, nach Bernhardis Entfernung. Tja, es zeigt sich eben, dass der Einzige, der das Kuratorium ein bisschen aufgemischt hat, der Bernhardi war. Seither schlafen Sie alle, sogar ich. Ich muss Ihnen übrigens noch zu den gestrigen Landtagswahlen gratulieren. 10 neue sozialdemokratische Mandate? Das war nicht vorauszusehen. Exzellenz, ich werde erst nach den Parlamentswahlen in der Lage sein, Glückwünsche entgegenzunehmen. Die Parlamentswahlen dürften anders ausfallen. Also triumphieren Sie nicht zu früh, mein verehrter Herr Anarchist. Oh, Exzellenz, lassen mich aber geschwind avancieren. Eben erst wurde ich durch den Titel eines Sozialdemokraten ausgezeichnet. Kein so großer Unterschied. Im Übrigen will auch ich nicht versäumen, zu der gestrigen Rede meinen Glückwunsch abzustatten. Rede? Aber ich bitte Sie, die paar improvisierten Worte. Aber Sie haben gewirkt. Wird allgemein konstatiert. Jedenfalls, Herr Hofrat, zeugt es von rühmenswerter Objektivität, dass auch Sie sich den Gratulanten anschließen. Vor Ihnen habe ich geradezu Angst gehabt. Zu schmeichelhaft, Exzellenz. Denn dass Sie, lieber Hofrat, für eine Vermehrung der Religionsstunden eingenommen sein sollten, war mir vorerst unwahrscheinlich. Tja, sagen Sie, glauben Sie denn wirklich in Ihrem Innern, lieber Hofrat, dass das Volk heute reif ist oder jemals reif sein wird, ohne Religion zu existieren? Was ich unter Religion verstehe, Exzellenz, kann man in jeder anderen Stunde ebenso und besser lernen als in der sogenannten Religionsstunde. Na, sind Sie ein Anarchist, lieber Hofrat, oder nicht? Tja, es scheint so, Exzellenz. Als Beamter, da hat man nur die Wahl, Anarchist oder Trottel. Auch die Anarchisten machen Konzessionen, lieber Hofrat. Sonst könnten sie nicht Hofräte werden, nicht? Aber sie irren sich, wenn sie glauben, dass es immer eine leichte Sache ist, Konzessionen zu machen. Oder meinen sie, es hat für mich kein Opfer bedeutet, diesen Leuten meinen alten Freund Bernhardi in den Rachen zu werfen? Und doch, es war notwendig. Die Zusammenhänge werden einmal klar werden. Es ist alles aufbewahrt. Und sollte einmal die Zeit kommen, wo ich gewisse Leute von meinen Rockschößen abschütteln werde, na, ich will nichts weiter sagen. Aber man wird einmal begreifen, dass ich nicht ein Minister für Kultus und Konkordat bin. Oh. Das Wort stammt von dem biedern Flugfelder, der es neulich in einer dieser höchst überflüssigen Wählerversammlungen lanciert hat, wo er es notwendig fand, die Affäre Bernhardi aufzurollen. Ich finde überhaupt, lieber Hofrat, die Regierungsvertreter haben es in einigen dieser Versammlungen an der nötigen Energie fehlen lassen. Aber die Versammlung, Exzellenz, in der Pflugfelder gesprochen hat, ist ja aufgelöst worden. Also mehr kann man nicht verlangen. Ja, aber wann? Wann? Erst als Pflugfelder den Erzbischof angriff, weil er den Pfarrer, der für Bernhardi so günstig ausgesagt hat, irgendwohin an die polnische Grenze versetzte. Ja, Erzbischöfe genießen natürlich einen höheren Schutz bei der Regierung als Minister. Ja. Ach, überhaupt, diese Affäre Bernhardi. Jetzt fangen gar die liberalen Blätter an, die sich doch bisher zurückgehalten haben, ihn als eine Art Märtyrer hinzustellen, als eine Art medizinischen Dreyfus. Ich bin keineswegs geneigt, gewissen Umtrieben noch weiter ruhig zuzusehen. Wir sind entschlossen, erforderlichenfalls ohne jede Rücksicht vorzugehen. Es täte mir leid, um Bernhardis Willen. Er war mein Jugendfreund. Gut. Aber was hat das am Ende mit der ganzen Angelegenheit zu tun? Man darf keine Erinnerungen haben in unserer Stellung. Kein Herz womöglich. Über Leichen müssten wir gehen. Ja. Ja, ja, lieber Hofrat. Professor Ebenwald. Lasse bitten. Guten Morgen, Exzellenz, Herr Hofrat. Guten Morgen, Herr Professor. Guten Morgen, lieber Professor, oder Herr Direktor. Noch nicht, Exzellenz, nur stellvertretend. Es ist keineswegs unmöglich, dass Herr Professor Bernhardi in den nächsten Tagen wiedergewählt wird. Er ist ja nur suspendiert. Mit dieser Wiederwahl, da würde es happern, denn nach dem augenblicklichen Stand der Dinge ist Bernhardi weder Professor noch Doktor. Nun ist es ja zweifellos, dass ihm die Rechtsfolgen seiner Strafe bald nachgesehen werden. Dank den Bemühungen einiger Freunde und einer gewissen Presse scheint sich ja ein Umschwung in der Stimmung vorzubereiten. Exzellenz wissen doch wohl auch schon, dass er soeben im Triumph aus dem Kerker nach Hause geleitet worden ist. Wie? Ja, meine Hörer haben es mir eben erzählt. Im Triumph? Was heißt das? Nun, eine Anzahl Studenten soll ihn an der Kerkerpforte mit Hochrufen begrüßt haben. Das werden Zionisten gewesen sein. Haben ja bei uns auch schon eine gewisse Macht. Na, na, na, na, na. Sie kommen in Angelegenheit der Subvention, lieber Professor. Jawohl, Exzellenz. Sie dürfen nicht vergessen, dass wir uns hier nicht nur mit dem Elisabethinum und nicht nur mit der medizinischen Fakultät, sondern mit dem ganzen ungeheuren Gebiet des Kultus und Konkord und Unterrichts zu befassen haben. Professor Tugendvetter. Den überlasse ich Ihnen, lieber Hofrat. Bitte, Herr Professor Ebenwald, kommen Sie doch mit mir. Ja. Habe die Ehre, Herr Hofrat. Habe die Ehre, Professor. Ich will nicht lange stören. Wenn muntere Reden Sie begleiten, so fließt die Arbeit munter fort. Wie? Also ich erlaube mir wieder einmal anzufragen, wie denn eigentlich meine Angelegenheit steht. Sie ist auf dem besten Wege, Herr Professor. Ich brauche Ihnen nicht erst zu sagen, Herr Hofrat, dass mir persönlich an einem Titel nicht viel läge. Aber Herr Hofrat, Sie wissen ja, wie die Frauen sind. Woher soll ich das wissen, Herr Professor? Ach ja, einsam bin ich nicht alleine. Wie? Ja, also wir sind ja hier unter uns. Meine Frau ist wie verrückt auf den Hofratstitel. Sie kann es gar nicht mehr erwarten. Und wenn es zu ermöglichen wäre, dass die Ernennung schon vor dem 1. Juni erfolgte, das ist nämlich der Geburtstag meiner Gattin, ich möchte ihr gern meinen Hofratstitel als Angebinde bringen. Jedenfalls ein praktisches und billiges Geburtstagsgeschenk, ne? Also wenn Sie etwas für die Beschleunigung meiner Angelegenheit tun könnten, Herr Hofrat. Professor Bernhardi. Ach, ich lasse bitten. Herr Hofrat? Bernhardi? Ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen, Herr Professor. Auch ich freue mich sehr, lieber Winkler. Sei mir gegrüßt, Bernhardi. Du siehst ja famos aus. Seit wann bist du denn eigentlich? Ich hatte total vergessen, dass deine Kerkerstrafe heute abläuft. Dann wie rasch eigentlich 2 Monate vergehen. Besonders unter freiem Himmel. Aber du siehst wirklich geradezu glänzend aus. Ist's nicht wahr, Herr Hofrat? Wenn er an der Riviera gewesen wäre, könnte er nicht besser aussehen. Erholt geradezu. Vielleicht entschließen sich Herr Professor Tugendvetter zu einer kleinen Gotteslästerung? Da könnte ich für so einen billigen Erholungsurlaub garantieren. Danke, danke. Ich freue mich, Gelegenheit zu haben, dir zu sagen, dass meine Sympathien in dieser Affäre unentwegt auf deiner Seite waren. Hast du endlich Gelegenheit? Das freut mich. Ich hoffe, du hast nie daran gezweifelt, lieber dass ich... Lieber Winkler, wäre es nicht möglich, mich bei seiner Exzellenz zu melden? Es ist nämlich eine ziemlich dringende Angelegenheit. Seine Exzellenz wird gewiss gleich erscheinen. Weißt du, was ich neulich gehört habe? Dass du die Absicht hast, eine Geschichte deiner ganzen Affäre zu schreiben. So, erzählt man das. Und das könnte ein hochinteressantes Buch werden. Sie haben ja Gelegenheit gehabt, die Menschen kennenzulernen. Ne? Die meisten, lieber Hofrat, hat man ja doch schon früher gekannt. Und darüber, dass sich Leute schäbig gegen einen benehmen, den sie nicht mögen oder weil sie persönlich aus ihrer Haltung einen gewissen Vorteil ziehen, darüber kann man sich doch am Ende nicht wundern. Eine Sorte ist mir allerdings immer rätselhaft geblieben. Nämlich? Die Leute mit der selbstlosen Gemeinheit, weißt du? Die, die sich gemein benehmen, ohne dass sie den geringsten Vorteil davon haben, nur aus Freude an der Sache sozusagen. Willst du damit vielleicht andeuten, Bernhardi. Habe die Ehre, Herr Professor Bernhardi. Guten Tag, Exzellenz. Guten Tag. Professor Ebenwald sind wohl in Angelegenheit des Elisabethinums hier. Jawohl, es handelt sich um die Subvention. Ich habe mir immer gedacht, Herr Professor Ebenwald, dass die Interessen meines Werkes bei Ihnen gut aufgehoben sein werden. Für die Dauer meiner Abwesenheit. Ich danke für die freundliche Anerkennung, Herr Professor. Du hast mit mir zu sprechen, Bernhardi. Ich werde dich nicht lange in Anspruch nehmen. Darf ich die Herrn Professoren vielleicht bitten? Auf Wiedersehen und besten Dank, Exzellenz. Habe die Ehre. Ich nehme gern Anlass, lieber Bernhardi, dir zu deiner Entlassung aus der Haft meinen Glückwunsch abzustatten. In meiner offiziellen Stellung war es mir leider nicht möglich, dich in angemessener Form wissen zu lassen, wie peinlich mich der Ausgang deines Prozesses überrascht hat. Umso mehr wird es mich freuen, dir nun, nachdem die Affäre erledigt ist, in irgendeiner Weise gefällig sein zu können. Du bist wirklich sehr liebenswürdig, lieber Flint. Ich komme tatsächlich dich um eine Gefälligkeit ersuchen. Ich höre. Die Sache ist nämlich die, Prinz Konstantin ist schwer erkrankt und hat mich rufen lassen. So? Aber ich wüsste nicht... Als Arzt rufen lassen... Ich soll wieder seine Behandlung übernehmen. Nun ja, was hindert dich daran? Was mich daran hindert? Ich will mich nicht eines neuen Vergehens schuldig machen. Eines Vergehens? Du weißt ja, es wäre Kurpfuscherei, wenn ich die Behandlung des Prinzen Konstantin wieder übernehme. Da ich mich dazu habe hinreißen lassen, die Religion zu stören und darum verurteilt worden bin, habe ich ja mein Diplom und damit das Recht zur Ausübung der ärztlichen Praxis verloren. Und daher bin ich so frei, hier persönlich mein Gesuch um Nachsicht der Rechtsfolgen meiner Strafe zu überbringen. Ach so. Ach so. Du kommst her, um dich über mich lustig zu machen. Wieso denn? Ich gehe nur korrekt vor. Ich habe absolut keine Lust, noch einmal zu sitzen. So gut es mir verhältnismäßig gegangen ist. Also, wenn du so freundlich sein willst... Bewilligt. Ich trage jede Verantwortung. Es liegt kein Anlass vor, dass du dem Ruf des Prinzen Konstantin nicht auf der Stelle Folge leisten könntest. Ich verbürge mich mit meinem Wort, dass keinerlei Folgen strafrechtlicher Natur für dich daraus resultieren werden. Genügt dir das? Es könnte diesmal wohl genügen, da ja in diesem Fall das Wort halten mit keinerlei Unannehmlichkeiten für dich verbunden sein dürfte. Bernhardi! Exzellenz? Nun, kenne ich dich, mein Lieber? Wusste ich doch sofort, dass du nicht um des Prinzen Konstantin willen gekommen bist. Aber es ist gut so. Wir wollen einmal von der Sache reden, auf die du anspielst. Ich hätte dir es ohnehin nicht ersparen können. Also, des Wortbruches zeihst du mich. Jawohl, mein lieber Flint. Und weißt du, was ich dir erwidere? Dass ich niemals ein Wort gebrochen habe. Denn ich hatte dir nie ein anderes gegeben als dies, für dich einzutreten. Und das konnte ich nicht besser tun, als indem ich die prozessuale Klarheit deines Falles anstrebte und durchsetzte. Endlich aber, begreif es doch, dass es Höheres gibt im öffentlichen Leben, als ein Wort zu halten oder was du so nennst. Und das ist, sein Ziel im Auge behalten, sein Werk sich nicht entwinden lassen. Mein bester Bernhardi, ich hatte nur die Wahl, wie ich in jenem Augenblick blitzartig erkannte, mit dir in einen Abgrund zu stürzen, also eine Art von Verbrechen an mir, meiner Mission, vielleicht an dem Staat zu begehen, der meine Dienste bedarf, oder einen Menschen preiszugeben, der ohne dies verloren war. Ja, wenn du für irgendwas Großes, für eine Idee, für dein Vaterland, für deinen Glauben, all die verschiedenen Unannehmlichkeiten auf dich genommen hättest. Aber ich sehe in deinem ganzen Benehmen, als alter Freund darf ich es dir wohl sagen, nichts als eine Tragikomödie des Eigensinns. Und erlaube mir überdies zu bezweifeln, dass du diesen Kampf mit der gleichen Konsequenz durchgeführt hättest, wenn heute noch in Österreich die Scheiterhaufen gen Himmel loten. Was fällt dir ein? Ich dachte, es würde dir fehlen. Und anders als mit diesem mäßigen Spaß vermagst du mir nicht zu erwidern. Was dir zu entgegnen wäre, weißt du gerade so gut wie ich selbst. Ich glaube sogar, als alter Freund darf ich dir das wohl sagen, du vermöchtest das mit besseren Worten als ich. Also welchen Sinn hätte es dir zu erwidern, hier unter vier Augen? So. So, so. Nun, du darfst nicht etwa glauben, dass es im Ministerium nicht bekannt ist, mit welchen Absichten du dich trägst. Ja, diese Unterhaltung zwischen der Exzellenz und dem entlassenen Kerkersträfling gäbe ein ganz wirksames Schlusskapitel für ein gewisses Buch, auf das du anspielst, wenn es der Mühe wert wäre, es zu schreiben. Oh, ich hoffe, du lässt dich nicht abhalten. Es könnte ja gleich als deine Kandidatenrede gelten. Kandidatenrede? Ach, es ist gewiss nur eine Frage von Tagen oder vielleicht nur von Stunden, dass man dir ein Mandat anbietet. Mein lieber Flint, die Politik gedenke ich auch weiterhin dir ganz allein zu überlassen. Politik, Politik, wenn ihr mich nur endlich damit in Ruhe ließet. Der Teufel hole die Politik. Ich habe das Portfolio angenommen, einfach weil ich weiß, dass kein anderer da ist, der das heute in Österreich machen kann, was endlich gemacht werden muss. Wenn es mir vielleicht auch bestimmt ist, eine neue Epoche einzuleiten... Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Exzellenz, dass ich so frei bin, aber ich erhalte soeben eine äußerst wichtige Mitteilung aus dem Justizministerium und dass sie überdies auf die Affäre des Herrn Professor Bezug hat. Auf meine? Jawohl. Nämlich die Schwester Ludmilla, die Kronzeugin gegen Sie, hat eine Eingabe gemacht, in der sie sich selbst der falschen Zeugenaussage in Ihrem Prozess bezichtigt. Sich selbst? Ja, aber was ist denn da? Herr Sektionsrat Beermann vom Justizministerium wird sich in kürzester Zeit hier einfinden, um persönlich genauen Bericht zu erstatten. An der Tatsache ist ein Zweifel keineswegs mehr zulässig. Die Eingabe der Schwester liegt vor. Liegt vor? Ja, und Herr Professor werden selbstverständlich sofort eine Wiederaufnahme des Verfahrens verlangen. Ich denke nicht daran. Soll ich den ganzen Schwindel noch einmal mitmachen? Jetzt in anderer Beleuchtung? Alle vernünftigen Menschen wissen doch, dass ich unschuldig gesessen habe. Hier stehen höhere Werte zur Frage. Wissen Sie schon etwas Neues, Herr Hofrat? Nicht sehr viel. Das Sonderbarste an der Sache ist, wie mir der Sektionsrat telefoniert, dass die Schwester Ludmilla, wie sie in ihrem Bericht angibt, das Geständnis ihrer falschen Zeugenaussage zuerst in der Beichte abgelegt hat. Und der Beichtvater selbst habe ihr auferlegt, ihre schwere Sünde, soweit es in ihren Kräften steht, wieder gut zu machen. Der Beichtvater? Ich bin imstande und stelle der Schwester Ludmilla ein Gutachten aus, dass sie schwer hysterisch und unzurechnungsfähig ist. Das sehe dir ähnlich. Was ich schon davon habe, wenn diese Person nachträglich eingesperrt wird. Aber das könnte auch noch wem anderen passieren bei dieser Gelegenheit. Es gibt da einen gewissen Herrn Hochreutz-Pointner. In der Beichte. Das sollte gewisse Leute doch wohl stutzig machen. Es wird sich vielleicht herausstellen, dass die katholischen Gebräuche zuweilen auch für Andersgläubige von ziemlich wohltätigen Folgen begleitet sein könnten. Ich verzichte auf die wohltätigen Folgen. Ich will meine Ruhe haben. Bernhardi, meine Tendenz war von Anfang an, Klarheit zu schaffen. Der erste Prozess war eine Notwendigkeit. Denn wie konnten wir sonst zum zweiten gelangen, der erst völlige Klarheit bringen wird? Herr Sektionsrat Beermann möchte seine Exzellenz persönlich. Willst du vielleicht die Freundlichkeit haben, dich noch ein wenig zu gedulden? Ja, der Prinz Konstantin hat 2 Monate auf dich gewartet. Es wird ihm nicht auf die halbe Stunde ankommen. Halten Sie ihn mir zurück, bester Herr Hofrat. Es könnte sich vielleicht die Notwendigkeit ergeben, über ein gemeinsames Vorgehen zu beraten. Also, Bernhardi, die kleine Gefälligkeit kann ich wohl von dir verlangen. Bitte, bitte. Herr Professor, sind zum Prinzen Konstantin berufen worden? Heute schon. Und das sieht dem ähnlich. Ich werde nur hingehen, ihn bitten, auf meinen ärztlichen Rat für die nächste Zeit zu verzichten. Vor dem, was sich jetzt zu entwickeln scheint, ergreife ich die Flucht. Ich fürchte nur, da werden Sie länger ausbleiben müssen, als Ihren zahlreichen Patienten angenehm sein dürfte. Denn jetzt fängt die Geschichte erst an, Herr Professor. Und die kann lang dauern. Ja, was soll ich nur tun? Ach, man gewöhnt sich. Mit der Zeit wird man sogar stolz darauf. Stolz? Sie können sich ja gar nicht vorstellen, Herr Hofrat, wie lächerlich ich mir eigentlich vorkomme. Heute früh schon. Der Empfang an der Kerkertür und der Artikel in den neuesten Nachrichten. Haben Sie ihn gelesen? Ja. Ich habe mich wahrhaftig geschämt. Und allerlei Pläne sind in diesem lauen Gefühl des Lächerlichwerdens verronnen. Pläne? Ach, Sie meinen Ihr Buch? Nicht gerade das. Mit dem ist es mir schon in einem früheren Stadium der Angelegenheit ähnlich ergangen. Als ich mich daran machte, es zu schreiben, in der beschaulichen Zurückgezogenheit meiner Haft, da habe ich noch einen ganz tüchtigen Zorn in mir gehabt. Aber im Lauf der Arbeit verrauchte der mehr und mehr. Aus der Anklageschrift gegen Flint und Genossen wurde allmählich sowas wie ein philosophischer Traktat. Daran wird Ihr Verleger wenig erfreut haben. Das Problem war nicht mehr österreichische Politik oder Politik überhaupt, sondern es handelte sich plötzlich um allgemein ethische Dinge, um Verantwortung und Offenbarung und im letzten Sinn um die Frage der Willensfreiheit. Ja, darauf läuft es am Ende immer hinaus, wenn man den Dingen auf den Grund geht. Aber es ist besser, man bremst früher. Sonst passiert es einem eines schönen Tags, dass man anfängt, alles zu verstehen und alles zu verzeihen. Und wenn man nicht mehr lieben und hassen darf, wo bleibt denn dann der Reiz des Lebens? Man liebt und hasst doch weiter, lieber Hofrat. Aber jedenfalls können Sie sich denken, dass in meinem Buch für seine Exzellenz, den Minister Flint, nicht mehr viel Raum übrig war. Und da habe ich mir vorgenommen, wenn er schon nicht zu lesen bekommt, was ich gegen ihn auf dem Herzen habe, so soll er es doch wenigstens hören. Ach, darum also haben wir das Vergnügen. Ja, es war meine Absicht, ihm ins Gesicht zu sagen, na, Sie können sich ungefähr denken, was. Allerdings. Noch heute früh, als ich zum letzten Mal im Gefängnis erwachte, war es meine Absicht. Aber da kam die Ovation und der Leitartikel und Briefe, die ich zu Hause fand. Und da habe ich nur getrachtet, meinem alten Freund möglichst rasch wieder gegenüberzutreten, um wenigstens für die große Abrechnung noch den nötigen Ernst zur Verfügung zu haben. Aber wie ich ihm endlich gegenüberstand, da ist auch der letzte Rest von Groll in mir verlöscht. Und jetzt noch die Geschichte mit der Schwester Ludmilla und die in Aussicht stehende Revision. Also, Sie werden begreifen, Herr Hofrat, dass ich, um überhaupt zu mir selbst zu kommen und wieder Respekt vor mir zu kriegen, all dem Lärm entfliehen muss, der sich jetzt rings um mich erhebt, einfach weil die Leute allmählich darauf kommen, dass ich Recht gehabt habe. Aber Herr Professor, was fällt Ihnen denn ein? Vom Recht haben ist noch keiner populär geworden. Und nebenbei, Herr Professor, ist das ja nur eine Einbildung von Ihnen, dass Sie Recht gehabt haben? Was, Herr Hofrat? Einbildung, dass ich... Ja, habe ich Sie richtig verstanden? Ich glaube schon. Sie finden, Herr Hofrat... Nein, also das müssen Sie mir doch gefälligst erklären. Ihrer Ansicht nach hätte ich seine Hochwürden... Allerdings hätten Sie, mein verehrter Herr Professor. Denn zum Reformator sind Sie ja wahrscheinlich nicht geboren. Reformator? Na, gerade so wenig wie ich. Das dürfte wohl daran liegen, dass wir uns doch innerlich nicht bereit fühlen, bis in die letzten Konsequenzen zu gehen. Und eventuell selbst unser Leben einzusetzen für unsere Überzeugung. Hm? Und darum ist es das Beste... Ja, das einzig Anständige, wann unsereiner sich in solche Geschichten gar nicht einmischt. Aber... Es kommt nichts raus dabei. Was hätten Sie denn am Ende damit erreicht, mein lieber Professor, wenn Sie der armen Person auf dem Sterbebett einen letzten Schrecken erspart hätten? Hm? Das kommt mir gerade so vor, wie wenn einer die soziale Frage lösen wollte, indem er einem armen Teufel eine Villa zum Präsent macht. Sie vergessen nur das eine, lieber Herr Hofrat, wie die meisten übrigen Leute, dass ich ja nicht im Entferntesten daran gedacht habe, irgendeine Frage lösen zu wollen. Ich habe einfach in einem ganz speziellen Fall getan, was ich für das Richtige hielt. Das war eben das Gefehlte. Wenn man immerfort das Richtige täte, oder vielmehr, wenn man nur einmal in der Früh, so ohne es sich weiter zu überlegen, anfing, das Richtige zu tun, und so in einem fort den ganzen Tag lang das Richtige, so säße man sicher noch vorm Abend im Gefängnis. Und soll ich Ihnen etwas sagen, Herr Hofrat? Sie in meinem Fall hätten genauso gehandelt. Möglich. Aber da wäre ich halt, entschuldigen Sie schon, Herr Professor, gerade so ein Viech gewesen wie Sie. Professor Bernhardi. Hörspiel nach der gleichnamigen Komödie von Arthur Schnitzler. Die Rollen und ihre Sprecher: Professor Dr. Bernhardi, Alfons Hoffmann, Professor Dr. Ebenwald, Günther Gube, Professor Dr. Cyprian, Ernst Ernsthoff, Professor Dr. Pflugfelder, Franz Johann Danz, Professor Dr. Fielitz, Franz Dehler, Professor Dr. Tugendvetter, Helmut Hiller, Dozent Dr. Löwenstein, Friedhelm Becker. Dozent Dr. Schreimann, Siegfried Süßengut. Dozent Dr. Adler, Adolf Raschendorfer. Dr. Oskar Bernhardi, Heinz Trixner. Dr. Kurt Pflugfelder, Helmut Pietz. Dr. Wenger, Christoph Lindert. Sowie in weiteren Rollen Otto Dewald, Gerhard Hofer, Martha Jenisch, Thomas Kasten, Felix Klee, Fred Kretzer und Ludwig Neugass. Hörspielbearbeitung und Regie Amidou Hoffmann, Produktion Schweizer Radio DRS 1966.